Willkommen zu Creamspeak. Creamspeak. Mit dem Midnight Special. Late Cream for your dream. What? Don't let Creamspeak. Willkommen zu Creamspeak. Unsere heutige Folge kommt aus der Konserve, denn wir haben uns, ich sag gar nicht, wann wir uns getroffen haben, damit man sich die Folge immer zu jeder Jahreszeit und an jedem Tag anhören kann. Und wir werden auch nicht über... Auf jeden Fall 11:45. Genau, mehr sagen wir nicht. Und das Kaminfeuer brennt. Können wir so ein knisterndes Kaminfeuer oder sowas und irgendwie sowas. Ich hätte gerne ein bisschen Atmosphäre, weil es eine Special-Sondersendung ist. Das ist eine gute Idee. Wir machen das heute so, da wir nicht einfach Musik da reinschmeißen können, sagen wir mal, jeder von euch Zuhörern hört sich jetzt ein Album an. Aber wir sagen, welches Album ihr hören müsst. Und ich wünsche mir das erste Album. Und zwar ist das komplette Album von Donald Fagen. Nee, warte mal, das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Also die sollen sich den Podcast anhören. Genau, die hören sich den Podcast an. Und auf dem zweiten mobilen Endgerät, das jeder Deutsche hat, auf dem zweiten mobilen Endgerät hört man sich dann ein Album an nebenher. Okay, oder halt so rund, dann da quasi so runtergedimmt, als Hintergrundmusik sozusagen. Genau. Dann packen wir noch das Kaminfeuer drauf. Jetzt? In der Post. Wenn es ein royalty-free Kaminfeuer gibt, sonst muss ich selber neben irgendeinem Kamin sitzen und aufnehmen. Nicht Ron Swanson, wie heißt der Typ in echt, der Schauspieler nochmal? Ich weiß es nicht. Aber du hast es mir mal gezeigt an der Weihnachtsfeier. Das ist super. Also ich werde einfach gucken, dass ich durch die Nachbarschaft streiche und gucke, wer einen Kamin hat und dann gehe ich rein und frage, ob ich mich kurz 1,5 Stunden da hinsetzen darf und aufnehme. Ich kann es mir ehrlich gesagt lebhaft vorstellen, wie du das machst. Am besten bei dem Nachbar, der immer auch den Müll. Genau, der immer Nachbar. Notizen in den Müll. Ja. Also mein erster Albumwunsch ist Donald Fagen, The Nightflyer. Das Album ist von 82 und das Album, bin darauf aufmerksam geworden in irgendeiner Audiotechnik-Zeitung, weil das Album wohl für die 80er Jahre einen unheimlich geilen Klang hatte und das stimmt. Also man glaubt gar nicht, dass es aus den 80ern ist. Und ich würde sagen, ich fange jetzt an mit dem ersten Song IGY. Spiele ich das jetzt auch ab quasi? Sollen wir zusammen gleichzeitig anfangen? Okay. Okay, 3, 2, 1, go. Donald Fagen. Das ist schon mal gut, ne? So. Boah, das fängt ja schon super central an, das ganze Ding. Genau, und das versetzt uns jetzt richtig schön in die Stimmung. Das Midnight Special ist unsere heutige Folge. Das heißt für uns, weil wir ja nächste Woche nicht aufnehmen können, werden wir einfach heute ganz breit gefächert über alles Mögliche reden, was uns so einfällt. Und ich denke, am besten macht man das immer mit kleinen Rubriken und Oberthemen. Ich habe mir einiges ausgedacht. Und ja, mach das. Du bist organisiert und ich bin beim zweiten Radler. Ich hoffe, ich bin kreativ genug, da entsprechend drauf zu reagieren. Ich hab mir eben einen Gin Tonic gemacht, mein Go-To-Drink. Das ist so creamy. Muss ich ja sagen, Gin Tonic kann ich auch tatsächlich, also ist auch einer meiner Go-To-Drinks auf jeden Fall. Ich werde mir vornehmen für diese Ausgabe, weil wir halt so super creamy unterwegs sind heute und so Late-Night-mäßig, so richtig schön nah und entspannt am Mikrofon. Rein zu sprechen. Wir hauchen auch heute nur. Ja, genau. So, ich hoffe, die ersten Hörer haben sich jetzt schon Nightfly von Donald Fagen angemacht. Und womit wollen wir denn anfangen? Also ich bin ja immer ein großer Freund von Nostalgie und alte Geschichten. Und das Schöne ist, wenn ihr jetzt heute diese Geschichten von uns hört, der ein oder andere, vielleicht auch jüngere Hörer, der sich denkt, jugendlich sein ist so scheiße und macht überhaupt keinen Spaß, das wird alles besser, glaubt mir. Es wird irgendwann besser. Irgendwann seid ihr auch schlecht berühmte Podcaster, die mit 30 nochmal versuchen, so am zweiten Bildungsweg berühmt zu werden. Okay. Das ist eigentlich die Endstation, die wir schon erreicht haben. Mehr verändert sich ab jetzt nicht. Wenn du irgendwann diesen Stand erreicht hast, dass du Mitte 20, Anfang 30 einen Podcast machst. Also ich denke ja immer gerne so, dass ich mit dem Zug an der Endstation angekommen bin und jetzt zu Fuß weitergehe. Oh, das ist auch ein sehr creamy Thought. Ich fange an mit meiner Rubrik Kleines Glück. Oh. Und zwar, Kleines Glück sind Erinnerungen aus der Kindheit. wo man sich sagt, okay, das war jetzt nicht so wie das große Glück, wie der erste Kuss. Das war kein Glück, das war... Okay. Dazu kommen wir gleich, das kommt dann gleich bei schlimmen Momenten. Okay. So, und eine meiner kleinen Geschichten mit kleinem Glück, die eigentlich total nichtig waren, aber trotzdem in Erinnerung geblieben sind, war für mich, da war ich glaube ich 9 und wir haben immer im Wald gespielt mit ein paar anderen Jungs in so einem kleinen Waldstück und daneben war ein Maisfeld. Und irgendwann gab es... Da war immer so ein kleiner Axtmörderer drin. Genau, das war total schön. Ich habe ja dann immer Fang gespielt abends mit dem kleinen... Nee, wir haben wirklich Fang gespielt, aber ohne Axtmörder. Und dieses Maisfeld war quasi so eine kleine Senke, ein riesiges L, so 200-300 Meter. Und irgendwann gab es Hochwasser in Bonn, in Bonn-Beul. Okay. Und dann war das Ganze so, ja, 2-3 Meter mit Wasser bedeckt oder ne, das Loch füllte sich und wir sind dann in den Rewe nebenan bei meiner Lieblingswurst- und Käseverkäuferin gewesen und haben gefragt, ob wir so ein paar Europaletten haben können und dann haben wir uns Flöße daraus gebaut und ich habe von meiner Mama damals 5 Mark mitbekommen, das weiß ich noch ganz genau und die sind mir dann irgendwann beim Floßspielen aus der Hosentasche gefallen und eigentlich sollte ich mir davon irgendwie ein Eis oder was anderes holen. Und das war schon sehr traurig. Und dann habe ich, und jetzt kommt das große Glück. Das ist eigentlich ein Schleifstein für die Sense, um das Feld zu bestellen. Das ist eine richtig coole Country-Story. Ich musste damals im Süßigkeitenladen, wo die Karamellbonbons noch von Hand gezwirbelt wurden. Genau, wo man noch einen Cent gezahlt hat und was zurückbekommen hat. Und diese 5 Mark habe ich dann verloren. Und es war natürlich grauenhaft. War das ein richtiges 5-Mark-Stück noch das damals? Das war noch ein richtiges 5-Mark-Stück. Die waren so geil. Richtig, ne? Oh, die waren, da hattest du noch richtig was in der Hand. Ne? Hier, ist da, echt so, das war noch richtiges... Da hätten Gino und Lisa in die Therapie gemacht. So groß waren diese. Too soon. Und auf jeden Fall... und dann habe ich am anderen Ende dieses Maisfeldes 5 Mark im Wasser gefunden. Und das waren 100% nicht die ich verloren habe. Da waren wir nämlich noch nicht vorher. Und die sind auch nicht einfach so von der wilden Strömung im Maisfeld eingeflossen. Ah, okay, aber das war quasi einfach restored. Einfach ein kleines Glück. Und das wollte ich sagen, das ist so nichtig, aber das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben, weil mir das als Kind immer noch so dieses Gefühl gegeben hat, dass ich der Protagonist in dieser Geschichte bin. Und mir passiert was Gutes. So, du bist dran. Das es kleine ist ja Glück. Tatsächlich, ich muss gerade, dazu fällt mir jetzt gerade ein, ich habe ja die Theorie, dass solche Erinnerungen von gerade von ganz, ganz früher, dass wir manchmal eben halt, wie du sagst, so total nichtige Sachen behalten, einfach weil wir uns in dem richtigen Abstand nochmal dran erinnern. Und das wird jedes Mal quasi so aufgefrischt und irgendwann ist das halt wie bei Gin Tonic sozusagen dann Go-To-Erinnerung, die du einfach parat hast, weil du halt öfters mal, also ne, vor, keine Ahnung, 2 Jahre danach, 5 Jahre danach, 10 Jahre danach und irgendwann ist das einfach drin, für immer. Ja, und dann aber, denkst du aber halt darum geht es ja auch heute. Es geht ja heute genau um solche Momente, um so. Ja, aber ich meine halt, während du andere Sachen vergisst. Ne? Ja, also manche sind das ja auch gar keine Erinnerungen, wo du sagst so, boah, super geil, dass ich das behalten habe. Aber halt, das ist halt jetzt da, forever. Also, okay, ich muss jetzt was im kleinen Glück sagen. Du musst jetzt, so was ganz Kleines, wo du sagst, das würde ich eigentlich niemandem erzählen, aber das hat mich irgendwie trotzdem mit begleitet. Okay, lass mich mal überlegen. Sonst mache ich mal ein anderes kleines Glück. Ja, mach du noch mal eins. Also mein anderes kleines Glück. Versuche ich mir währenddessen was zu überlegen. Okay, mein anderes kleines Glück war, da war ich auch 8, 9 und das war fast an der gleichen Stelle. Und da war ich in der Schule und hatte ganz schlimmen Durchfall. Und auf dem Rückweg musste Good ich ganz time. Dringend, ganz, also waren die besten Zeiten überhaupt. Also wirklich so schlimm, dass man sich denkt, oh mein Gott, du stirbst gleich, du scheißt dir gleich auf die Straße. Habe ich natürlich nicht gemacht. Denn ich bin bei meinem Schulfreund, der gar nicht so ein guter Schulfreund war. Ich war ja damals sehr, sehr unpopular, wahrscheinlich, weil ich so oft Durchfall hatte. Gin Tonics, die du damals schon mal getrunken hast. Genau, weil ich immer das schmutzige Wasser aus dem Maisfeld getrunken habe, beim Euro-Stück suchen. Und dann bin ich damals bei Max... Ich hab jetzt 1000 Mal gesagt, du sollst immer nicht aufhören, diese 5-Euro-Münzen abzulecken, die du im Flussbett findest. Ich hatte kein Portemonnaie, wir haben die bei uns unter der Zunge transportiert. Meine Mutter hat das gesagt. Ganz vorsichtig sein. Und dann war ich bei Max... Und ich weiß leider nicht mehr genau, wie der mit Nachnamen hieß. Ich weiß nur, dass sein zweiter Vorname Adolf war, was ich 20 Jahre später mitbekommen habe. Also nicht 20, aber 10. Und da habe ich dann geklingelt und es hat keiner aufgemacht. Und dann war es wirklich irgendwann dringend. Und ich habe mich schon nach Klosett-ähnlichen Gefäßen habe ich mich umgeschaut und habe schon so Blumen, so wie der Terminator mit dieser roten Sicht alles abcheckt und schaut und so habe ich schon nach... Und einfach so nach Wahrscheinlichkeit sortiert, genau, so Papierkorb, gefährlich, 18%. So Kaktuspflanze so in einem Blumentopf, nee, Oma Friederikes Urne, richtig, Last genau. Resort. Ja, die standen ja nicht bei denen auf der Veranda. Auf jeden Fall, ach, und dann so. hat irgendwann der Vater die Tür aufgemacht und aber das hat so lange... Du hast dich aber eingeschissen. Nee, ey, da war schon der Punkt erreicht, wo ich kaum noch reden konnte. Ich habe im Kopf schon so, ja, ich was? Könnte ich dann auch so, ja, guten was Tag, wie geht's denn dem Max? Was und, ist das? Was soll das denn für ein Punkt sein? Also, oh, you got a shit so bad, you can't even talk. Und dann habe ich dem gesagt, einfach nur so, ich muss ganz dringend aufs Klo, ich habe ganz schlimm Durchfall und habe auch gar nicht gewartet, dass er mir die Tür groß aufmacht und zur Seite geht, sondern habe mich mehr an dem vorbeigedrängelt und meinte dann, ja, und als es dann endlich soweit war, habe ich gedacht, das war ein ganz tolles Glück, das ich jetzt habe. Das war meine zweite kleine Glückgeschichte. Das war, und ich meine es wirklich ernst, das war vielleicht 50 Meter von diesem Geldstück-Fundort entfernt. Also dieser Punkt, ne? Da ist irgendein Vortex in der Erde, der muss irgendwas... Richtig, genau. Da hat sich wahrscheinlich mal ein Tor zum Himmel aufgemacht und man spürt immer noch den Angel Dust, der da versprüht wurde. Wunderschön, wunderschön. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn er mal Pech hat. Geht er da. Da ist jetzt ein Kindergarten, glaube ich. Also Glückskinder werden da gemacht. Okay, ja. Sehr gut. Genau. Also direkt, also quasi so die andere Geschichte von dieses Haus wurde auf einem Indianerfriedhof gebaut, sondern dieses Haus wurde auf einer Stätte des Glücks gebaut. Hier hat der Herr Sebastian genau, Maschu mal 5 Euro gefunden und durfte scheißen gehen. Da gibt es so ein Schild. Site where Maschu found that 5-Euro-Coin. Genau. Und durfte einmal mit Schwimmen Durchfall auf Klo gehen, als er 9 war. Genau. Und da sind jetzt sehr Kinder, gehen jetzt in den Kindergarten und haben riesiges Glück. Und kriegen jede Menge Durchfall. Nein, kriegen nicht und haben das Glück, dass sie immer eine Toilette finden, wenn sie aufs Klo müssen. Ja, stimmt. Das ist sehr schön. Das gefällt mir gut. So. Okay, hast du denn jetzt, oder war die Geschichte zu aufragend? Mir sind zwei Sachen jetzt gerade eingefallen. Ah, okay. Nee, ist alles gut. Also ich habe tatsächlich, mir ist ein Pech-Ding eingefallen oder halt so eine sehr traumatische Erinnerung. That one time I was raped. Nein, kleines Glück. Genau, nee, und das andere Ding, ich weiß nicht, ob das wirklich ein... Ich würde es einfach mal unter kleinem Glück verbuchen, weil ich glaube, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich dieses Glück nicht gehabt hätte. Also jeder durchläuft ja mal, glaube ich, so eine Phase, wo man halt so Klingelstreiche macht und sowas. Ne? Ja, so aber Phone sicher. Phone-Pranks und überhaupt. Also eigentlich ist es ja auch wirklich, das ist ja weniger eine Phase als mehr so ein Zustand, bis du halt fast erwachsen bist. So, ja, ne? So lange, bis man dann einmal richtig erwischt wird und es dann sein lässt. Genau, und dann wird wirklich, man erwachsen. Wirklich. Und das war halt so ein Moment damals, in Hamburg, in meiner alten, also ich war quasi immer, bin nie umgezogen und war immer in dieser einen Wohnung und ich hatte halt irgendwie ein bisschen meine, keine Ahnung, wir hatten halt so ein bisschen unsere Clique, ne? Ich glaube, das war aber auch schon im Gymnasium, also auf jeden Fall irgendwie halt so, ne? Keine Ahnung, Preteen-Zeit oder so. Und wir haben halt Klingelstreiche gemacht in der näheren Umgebung von unserer Wohnung damals. Das ist nicht halt sonderlich klug. Man muss das immer woanders machen. Ist immer wirklich nicht, ist wirklich nicht sonderlich klug. Auf jeden Fall haben wir dann aus irgendeinem Grund halt, ne, so dumme Jungs, ne, halt provoziert und halt bei dem einen Typen immer wieder geklingelt. So, wir wussten auch ein bisschen, wir hatten irgendwie so ein bisschen auf dem Zeiger, dass er so ein bisschen so ein grumpy, middle-aged bis alter Mann irgendwie gewohnt hat, ne, und dachten so, komm mal, den bringen wir mal richtig auf die Palme, so, ne, und haben uns irgendwie amüsiert wie sonst was natürlich, und er hat dann irgendwie, keine Ahnung, der hat dann, glaube ich, schon mal einmal so böse aus dem Fenster geschrien oder so, und dann haben wir halt immer ein bisschen gewartet dazwischen, so, dann nochmal geklingelt. Ihr habt den bestimmt dann beim Pimpern gestört. Ja, so ungefähr, aber das erzähle ich gleich noch. Und dann irgendwann, keine Ahnung, dann hat er sich halt, also stand er halt quasi unten an der Tür, aber hat sich irgendwie so versteckt an der, wie sagt man, an der Haustür und stand da irgendwie im Bademantel so, ne? Und so, wo wir uns wieder nähern. Und dann wurdet ihr geflasht. Reißt er die Tür auf, wirklich, nee, das wirklich. Als Rache. Reißt er halt die Tür auf oder rennt hinter uns her, wirklich so richtig so voll am geifern, weißt du, so richtig so, Drecksplagen, bla bla, so. Und wir sprinten halt ab, was das Zeug hält, irgendwie ein Block quasi weiter. da halt, ne, zu mir, wo ich wohne, so ich, Wohnungstür, Haustür, also richtig klug ihn erstmal zu dir nach Hause geführt, oder? Genau, aber ich meine, wir wissen auch nicht, wo wir hin sollen, ne? Also wir sind auch nicht auf die Idee gekommen, sozusagen unseren jugendlichen Vorteil zu nutzen und den einfach zu outrunnen irgendwie. Ja, so einfach, bis er Marathon Herzinfarkt genau, bekommt oder so. Irgendwie sowas. Und dann im Bademantel. Da haben wir in der Situation wirklich nicht dran gedacht. Nee, und dann sind wir halt irgendwie rein und aus irgendeinem Grund, das war halt nämlich ein Altbau und die Tür hat halt super langsam geschlossen. Das heißt, er hat wirklich noch quasi seinen Fuß an die Tür reinbekommen, ist dann durch uns durchs Treppenhaus gejagt, war wirklich dicht auf den Fersen. Wir haben damals im ersten Stock gewohnt und ich erinnere mich, ich glaube, ich habe noch nie so schnell quasi auf dem Schlüsselbund von Hausschlüssel auf Wohnungsschlüssel irgendwie geswitcht und hat diese Tür aufgeschlossen. Da muss ich dich kurz unterbrechen, wirklich, das ist eine meiner großen Ängste, meine Tür aufmachen zu müssen, weil mich einer verfolgt. Am schlimmsten noch ein alter, dicker Mann im Bademantel. Wirklich, das war echt, so, das war super, also das war wirklich echt, also das war fast horrorfilmmäßig. Jetzt stell dir mal vor, du hättest aber noch Durchfall gehabt. Ja, wirklich, also ich war auch kurz davor, also uns ging richtig die Pumpe und wir haben es tatsächlich dann irgendwie halt geschafft, da irgendwie reinzuflitzen, weil wir waren drei oder sowas, also drei Typen, halt wirklich rein, Türen uns zugeschlagen und wirklich dem so vor der Nase zugeschlagen. Wir sind erstmal wirklich die ganze, das war halt so ein sehr länglicher Grundriss der Wohnung, halt einfach wirklich ganz nach hinten durch, ich hatte mein Zimmer ganz hinten und dann war ein Balkonzimmer, sind halt wirklich auf den Balkon noch zum Nachbarbalkon rübergeklettert, da hat mein bester Kumpel damals gewohnt, und dann halt irgendwie uns da hinter der Mauer in diesem Mäuerchen wirklich versteckt auf dem anderen Balkon. Und dann bist du nach Köln gezogen danach, oder? Genau, danach bin ich dann direkt, habe ich dann auch abgebrochen, kein Abitur mehr gemacht und bin direkt nach Köln gezogen. Ja. Und dann hat halt irgendwie, keine Ahnung, meine Mom hat das dann wirklich total irgendwie für uns getankt, die Situation. Und das hat wirklich dann irgendwie in Ordnung gebracht und hat mit diesem Typen da irgendwie gequatscht, der dann natürlich total angepisst war. Aber auf der anderen Seite, der hatte auch einen Bademantel an und der Löres hing wahrscheinlich auch raus. Und dann das tatsächlich nicht, aber die ganze Backstory, was das Ganze, wo wir dann auch irgendwie legitim schlechtes Gewissen danach hatten, ich weiß nicht, ob wir uns dann noch aber irgendwie auf irgendeine Art und Weise entschuldigt haben, kann ich mich nicht dran erinnern. Diese Verfolgungsjagd war einfach zu salient als Erinnerung. Also wahrscheinlich nicht, also weil auf jeden Fall Entschuldigung hättest du dich höchstwahrscheinlich erinnert. Ich sag das jetzt einfach mal so. Die Backstory war auf jeden Fall irgendwie, dass er halt dass er irgendwie sich um seinen, also abgesehen davon, dass wir ihn halt mega abgefuckt haben, weil wir ihn 8000 Mal geklingelt haben, hat er sich wohl irgendwie zu der Zeit auch noch um seinen kranken Partner irgendwie gekümmert, der irgendwie an Krebs hatte oder sowas. Oh, also wirklich richtig, richtig heavy so, ne? Wir hatten natürlich keine Ahnung, aber nichtsdestotrotz so. Ja gut, aber, halt, aber auf der anderen Seite, dann hat er vielleicht auch was gehabt, um endlich mal aus der Wohnung zu kommen, oder? Echt. Ja, ich kenne das. Meinst du, es war eine willkommene Abwechslung, mal ein paar kleine Teenager klatschen irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Statt Depression. Ich habe zweimal als Krankenpfleger gearbeitet, so richtig 24 Stunden Nachtschicht mit MS-Kranken. Und du, da wäre ich auch froh gewesen, wenn ich einmal kurz um den Block rennen könnte. Der ist euch wahrscheinlich nur so weit hinterhergerannt, weil ihr gedacht habt, muss ich nicht mehr rein in die Bude. Aber, ja, okay, und das lasse ich auch als kleines Glück durchgehen. Das kleine Glück war sozusagen, dass ich die Tür so schnell habe aufschließen können und dass wir nicht verprügelt wurden von diesem Typen. Ja. Ja, jetzt habe ich immer noch ein schönes Gesicht, fast ohne Narben. Bis auf das eine Mal, wo ich in den Zaun reingerannt bin. Das machen wir gleich, bei schlimmen Momente und Verletzungen. Sehr gut, sehr gut. Hast du noch ein kleines Glück, ein zweites? Oder wenn dir später noch eins einfällt, wir können ja auch noch einteilen. Wir können ja einfach mal reden und gucken, wo es reinpasst. Du, mein ganzes Leben ist ein kleines Glück. Es ist einfach. Ich glaube auch. Es ist ein Träumchen. Es ist auch einfach so. Dann machen wir doch jetzt mal. Wir sind gerade bei Maxine. Ich bin noch bei Ruby, weil ich höre auf Spotify und ich habe ständig irgendwelche Werbung. Bei mir, doch, ich mache jetzt ganz schnell Maxine an. Das ist auch einer meiner Lieblingssongs. Das Album ist so schön. Ich höre das Album immer gerne, wenn ich mit meiner Freundin nachts wirklich auch um 12 Uhr noch hier durch Köln fahre mit dem Auto. Dann hauen wir das Album rein und dann fahren wir manchmal zum Hahnwald und gucken uns an, wie reiche Leute wohnen. Es hat auch tatsächlich ein sehr, sehr... Mit, was du vorhin geschrieben hattest, das Midnight City Lights Ding ist wirklich super krass drin. Also das ist wirklich so ein bisschen, ne, du warst irgendwie, keine Ahnung, du warst gerade im House of Blues in Chicago und trottest jetzt irgendwie nach Hause, ein bisschen im Nieselregen mit deinem Hut und deinem Trenchcoat. Du bist ja noch kein Autofahrer, du kannst dir noch nicht vorstellen, wie geil das ist, das beim Autofahren zu hören. Ich bin professioneller und passionierter Beifahrer, ich kann es mir okay, so gut dann, vorstellen. Okay, dann kannst du es dir vielleicht doch vorstellen. Wir haben das damals gehört, da sind wir durch den Hahnwald gefahren. Für die Leute, die nicht aus Köln kommen, das ist so das reiche Viertel. Da stehen hauptsächlich nur Villen oder wenigstens teure Häuser. Und also es ist quasi so die Hälfte von Blankenese ungefähr. Ja. Vom Reichtumsgrad. Und wir sind da rumgefahren, aber auch nur 10 Minuten, weil wir uns irgendwann gedacht haben, nicht, dass die Polizei rufen, weil die denken, wir sind so eine Jugoslawenbande, die hier die Häuser abcheckt. Nichts gegen Jugoslawen. Ich habe gehört, Jugoslawen bringen Glück, glaube ich. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe irgendwo mal gehört. Oder Serben bringen Glück, genau. Was ist das denn für eine Aussage? Ich habe keine Ahnung. Das ist auch wieder so ein Ding mit, das würde ich nicht googeln, so weit interessiert es mich doch nicht, aber es klingt einfach irgendwie niedlich. Das ist halt schöner als sowas wie Italiener riechen nach Knoblauch oder als so ein blödes Vorurteil. Serben bringen Glück. Das ist immer cool. Huh? Ja. So, also, nächstes Ding, Filme. Filme in der Jugend, und ich will jetzt keine Liste mit die besten Filme aller Zeiten haben, sondern ganz persönlich die Filme, mit denen man noch am meisten verbindet. Und ich meine jetzt auch nicht Filme, wo ich sage, die kann ich mir jedes Jahr einmal angucken. Sondern wirklich Filme, wo ich sage, da denke ich, meinetwegen, wenn ich die heute noch sehe, dann verbinde ich damit sofort Erlebnisse von früher. Und Okay. Ich fange vielleicht mal an, vielleicht weißt du dann, was ich meine. Ja, mach mal. Mein erster Film, ich glaube sogar vielleicht der erste Film, an den ich mich wirklich erinnern kann, so außer so coole Disney-Filme, aber die meine ich nicht. Mein erster Film, an den ich mich wirklich erinnern kann, das war Hexen. Okay. Hast du den Film gesehen? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist wieder so ein bisschen, ne, die an so eine halbe Generation hinter mir. Ja, aber das ist ja tatsächlich, das finde ich ja eigentlich ganz interessant, dass wir heute so ein bisschen Retro-Kram machen, weil da eben man ausnahmsweise sozusagen mal ein bisschen diesen Altersunterschied mitbekommt. Ja. Zwischen aber man normalerweise merkt natürlich ich bin ja eigentlich, also schon, muss man eigentlich sagen, intelligenter als du und auch bewanderter. Außer in toten Musikern. Das schneide ich raus. solange ich schneide ich solche Sachen raus, nur um dir zu zeigen, dass ich intelligenter bin. Ich lege mein Veto ein. Ich schneide es wieder rein. Es wird gelöscht auf immer. Auf jeden Fall, Hexen. Und es geht hauptsächlich darum, ein Junge ist bei seiner Oma und die fahren auf ein Ferienhaus und da ist ein Hexenkongress und die verwandeln kleine Kinder in Mäuse. So, und das ist auch alles, also kein Zeichentrickfilm. Also das ist aber trotzdem harmlos. Wir reden nicht von John Carpenter. Also das Problem ist, dafür, dass der Film ab 6 ist, fand ich den gar nicht harmlos. Deswegen muss ich jetzt nämlich sagen, warum ich diesen Film, warum der so eine Erinnerung geblieben ist. Spooked for life. Also wirklich, diese Hexen, die sehen unglaublich fies aus. So ganz lange Nasen, ganz gemeine Masken. Und dann, genau, guckt mir Hexen an, die Oberhexe mit so einem Pott. Die Oberhexe. So. Die sehen ja wirklich spooky aus. Ne? Und der lief morgens um 10 Uhr, das weiß ich noch. Und den habe ich alleine geguckt und meine Mutter dachte sich, ja, wenn der ab 6 ist. Ja, und dann was, die sehen sogar ohne Maske gruselig aus. Und dann war diese eine Szene, da verwandelt sich so ein dicker Junge, mit dem ich mich sofort assoziieren konnte, identifizieren konnte. Verwandelte sich dann in eine Maus, weil er Schokolade gegessen hat. Auch das ist Classic, das ist so ein Classic voll Charlie und die Schokoladenfabrik, oder nicht? Genau, aber halt super fies. Der dreht sich dann und und es wirbelt Rauch auf. Der Film ist super am Ende. Ich habe mir den letzten Mal angeguckt. Der ist wirklich klasse. Aber Okay. Das Schlimme ist, ich war wirklich traumatisiert im wahrsten Sinne. So, ich habe geweint. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Und es hat mich so nachhaltig noch bewegt, dass ich danach noch nicht mal die Sendung mit der Maus gucken wollte, obwohl ich die immer total mochte. Aber ich habe meiner Mutter gesagt, geht nicht. Nee, ich bin dann auf den Balkon gegangen und habe lange über mein Leben nachgedacht. Das sind aber tatsächlich diese Momente, die einen formen dann auch als Kind. Weil was heißt zum ersten Mal, aber weil du halt in diese existenzielle Situation irgendwie gedrängt wirst und dich dann mit diesen krassen Gefühlen auseinandersetzen musst. Und das quasi dein kleiner menschlicher Verstand, den du bisher so hast, so diese paar Fetzen an. Ja, ne? der wird einfach wirklich von außen forciert geweitet. So auf, und es werden mir Blickwinkel aufgezwungen. Wie zum Beispiel, es geht ja jetzt gar nicht darum, ich glaube, die große Angst ist ja einfach dieses gar nicht, ich könnte mich in eine Maus verwandeln, sondern da könnte sich eine erwachsene Person an mir bereichern, auf irgendeine Art und Weise. Ich meine, das ist ja, wenn man das jetzt als Metapher sieht, dann ist das ja nichts anderes als Roofies in der Schokolade und von drei alten Frauen. Um ja, das nochmal auf den Punkt zu bringen. Wenn die Szenen schon irgendwie erschreckend genug sind oder so, dann ist es ja auch schon, es sind einfach krasse, hast du einfach starke Gefühle und musst halt mit denen klarkommen, so, ne? Das heißt Angst, irgendwie bist traurig. Und das musst du erstmal bewältigen. So. Und ich, da musst du für dich eine Strategie zurecht. Ich war fassungslos, damit schon über den ARD. Bist du jetzt schon so Nervenschokolade nebenbei? So. Nee, ich kaue dieses blöde Crushed-Eis von meinem Gin Tonic. Ich bin ein Eiswürfeltyp und nicht dieses ja, Crushed-Eis-Ding, wo ich die ganze Zeit das Gefühl habe, da schwimmen Fliegen in meinem Drink. Und ich muss meine Lippen so komisch über meine Zähne schürzen, um zu trinken. Bitte was? Ich muss immer meine Lippen so komisch über meine Zähne schürzen, um zu trinken, damit das Eis nicht gegen meine Schneidezähne schlägt. Ah, okay, also, ja, ja. Deswegen. Und naja. Also, Filme, die dich bewegt haben. Röbel übernehmen sie. Mir ist gerade eingefallen, als du gesagt hast, dass du da so schrecklich heulen musstest. Ich hab den Film voll auch überhaupt nicht in Gänze gesehen, aber ich hab mal bei Robocop, glaube ich, geweint. An dieser Stelle, wo er sich total irgendwie opfert. Gibt es da eine Stelle, wo er sich opfert? Ich glaube, es gibt eine Stelle, wo er sich opfert. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Robocop nie gesehen. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Weil ich kann auch, glaube ich, sagen, warum. In der Zeit, wo ich den cool gefunden hätte, durfte ich ihn nicht sehen und bin nicht rangekommen. Die Zugänglichkeit war nicht da. Und als ich ihn dann sehen durfte, hat er mich einfach nicht umgehaut, weil er mir zu trashig war. Also ich war damals auf jeden Fall zu jung. Also ne, das war halt irgendwie, ich habe bei meiner Cousine mitgeguckt oder irgendwie sowas. Nee, was mir jetzt gerade tatsächlich einfällt, ein Ding, da ging es eigentlich weniger um den Film als um das Drumherum, war der erste Star Wars tatsächlich, also ja. Episode 4. Und zwar einfach, weil ich das damals bei meinem großen Bruder, der immer schon mein Idol war, und auch nach wie vor ist, Schleim, nein, das damit er sich auch endlich mal eine Folge anhört. Damit, ach hier, übrigens, hier, ich habe in der letzten Folge über dich geredet. Hör doch mal rein. Dann, ja, Max. Your little brother has tagged you on Twitter. Please listen to my podcast. Please, anyone? Nein. Und das war für mich, also es war halt immer, also mein großer Bruder ist wirklich, ne, der ist 20 Jahre älter als ich, so wir liegen alle, ist mein Halbbruder auch, aber halt großer Bruder, so, ne? Nee, und das war natürlich für mich immer das Coolste, wenn ich irgendwie mit dem rumhängen konnte und, weiß nicht, Lego-Roboter zusammenbauen oder irgendwie so ein Döns. Und ich war bei ihm der hat auch nicht in Hamburg gewohnt, er hat in Berlin gewohnt oder wohnt auch immer noch in Berlin. Und war bei ihm in Berlin in der angeranzt coolen Männer-WG. So richtig mit seinen zwei Kumpels, die er da hatte, und der eine Kumpel hatte auch noch so einen coolen Hund, irgendwie so einen geilen Labrador Retriever oder irgendwie so, glaube ich. Und es war einfach wirklich, es war einfach the coolest place on earth, so für mich. Es war wirklich so eine Männerhöhle, ne? Und dann haben wir da halt irgendwie, keine Ahnung, dann war ich halt so mit voll eingegliedert in diese Männergesellschaft. Ich meine, gut, wir haben natürlich jetzt weniger gesoffen und geraucht. So, die haben sich auch, glaube ich, extra vorher nochmal aufgeräumt und so ein bisschen. Ne? Das sind ja alles so Sachen, die man quasi jetzt erst mehr oder weniger beurteilen kann, wo du selber in so einem Drecksloch lebst. Also ich zumindest. und wir haben dann halt irgendwie so coole Sachen gemacht, wie halt so Autoquartett irgendwie gespielt und irgendwie Pizza bestellt, Cola getrunken. Aber lieb von dem mit dem kleinen Brüderchen hier ein bisschen Autoquartett zu spielen. Das war aber wirklich total geil, so, weißt du? Und dann haben wir irgendwie, keine Ahnung, die hatten geile Pen and Paper, alte Regelwerke da, und wir haben dann irgendwie so Hahn Master Character Sheets gemacht und richtig geilen Scheiß, ne? Und dann haben wir eins unter anderem, was wir gemacht haben, war halt, wir haben irgendwie, ich war 10, glaube ich, damals, und wir haben dann mit Cola auf meinen 12. Geburtstag sozusagen angestoßen, so imaginär, und halt dann den ersten Star Wars geguckt, so den vierten. Und das war einfach so ein Initiationsritus, das war einfach, weißt du, das war das Größte damals. So, das war, glaube ich, ein sehr positives Erlebnis. Also Star Wars ist bei mir eigentlich mein Lieblingsfilm. Einfach, weil ich deswegen auch noch ein großes Stück, also ich verbinde damit immer ein großes Stück Kindheit. Und für mich war es damals, ich habe das auf einer alten VHS-Kassette das erste Mal gesehen. Den vierten auch, ne? Genau. Ja. Also damals, als ich 8, 9, 10 war, gab es ja noch gar nicht Episode 1. Ja, richtig. Und den habe ich damals, glaube ich, wirklich selber gefunden, und das war so ein bisschen wie in Pulp Fiction, als sie den Koffer aufmachen und dann dieser goldene Schein einem entgegen, ja, ne? Und man weiß nicht, ich will übrigens wissen, weiß eigentlich irgendwer, was in dem Koffer bei Pulp Fiction drin ist? Weißt du, was ich meine? Die Szene, wo John Travolta den Koffer aufmacht und auf einmal kommt so goldenes Licht entgegen. Irgendwer auf Twitter, der uns sagen kann, ja, da gibt's bestimmt jemanden, was in dem Koffer drin ist, kriegt von uns das, was im Koffer drin war, als Geldwert ausgezahlt. Nein, als Screenshot. Ja. Screenshot mit digitalen Wasserzeichen. Man sieht es ja nicht. Also es muss wohl irgend... keine Ahnung, wahrscheinlich nur die nächsten Leute, die am Film gearbeitet haben. Als Doodle, handgemalt mit einem Big. Genau, schreibt, malt uns oder zeichnet uns oder spielt. Ich glaube, das ist vielleicht noch ein bisschen viel verlangt. Aber ihr könnt einfach uns sagen, vielleicht, was es ist, und wenn das jemand richtig sagt, dann mache ich bis zum nächsten Mal eine handgezeichnete, handgefertigte Zeichnung davon. Das ist eine schöne Idee. Haare im Mund, Alter. Also, Star Wars ist bei mir auf jeden Fall dabei. Aber das ist für mich. Doch, der hat mich schon geprägt. Der hat mir so ein bisschen den Glauben ans Gute gegeben in dieser Welt. Und nein, Star Wars da. Nachdem dich Hexen einfach so stark traumatisiert, musste einfach eine Reformation her. Mein zweiter Film, den muss ich heute noch googeln, weil ich nämlich kaum noch etwas von dem Film weiß. Das ist ein französischer Zeichentrickfilm. Und machen wir einen schönen Cliffhanger. Dann würde ich sagen, lass uns mal einen kurzen Break machen. Welcher französischer Zeichentrickfilm ist es? Ist es vielleicht Gefährliche Liebschaften? Okay, wir machen eine Pause. Kleine Pause, ich hole mir noch einen Radler und dann bis gleich. Und damit müssen die Musik auch stoppen. Genau, damit machen wir jetzt eine kleine Pause und stoppen die Musik. Bis gleich bei. Wir sehen uns gleich wieder. Late Night Cream. Midnight Special. Willkommen zurück zum Creamspeak Midnight Special. Creamspeak Late Night Cream. Wir waren gerade bei Filmen, deren Erinnerung. Wir hatten einen guten Cliffhanger. Oh, ja, genau. Wir waren gerade bei Filmen, deren Erinnerung uns nachhaltig geprägt haben. Und ich habe gerade davon erzählt, dass ich als Kind auch wieder morgens um 10 auf der ARD vor der Sendung mit der Maus habe ich einen Film gesehen. Und zwar, ich habe den eben noch gegoogelt, der heißt Herrscher der Zeit. Ich habe den Film wirklich jetzt seit 22 Jahren nicht mehr gesehen. Es geht grob darum, es spielt im Weltraum und eine Rettungsmannschaft empfängt einen Notruf von einem kleinen Jungen auf einem Planeten. Und soweit ich das in Erinnerung habe, wie gesagt, 22 Jahre, sollte ich mich irren. Prinz. Nee, der sieht aber so ähnlich aus. Ist auch ein kleiner blonder Junge. Okay. Und der rennt halt rum und wird von Hornissen angegriffen. Oder Wespen-Aliens. Und ist aber also alles ganz niedlich französisch gezeichnet. Okay. Und die sind dann halt auf dem Weg und finden auf einem anderen Planeten noch einen alten Mann und nehmen den mit und fliegen zu dem kleinen Jungen und merken dann auf einmal, dass der alte Mann der kleine Junge ist. Richtig. Oh shit. Wow. Ja, und zwar ist es dann so, dass dieser kleine Junge wurde quasi in die Zeit zurückgeschickt, um dort eine Kolonie aufzubauen. Und das ist dann halt in der Jetztzeit der alte Mann. Und am Ende stirbt dann der alte Mann und wird beerdigt. Und da musste ich auch wieder weinen. Ey, das klingt auch wieder mega sad. Das ist wie also, total das Existenzialismus. War, genau. Und das war für mich, glaube ich, das erste Mal, mein erster Konflikt mit dem Tod soweit. Und dazu muss ich ganz ehrlich sagen, als ich 6 war, ist mein kleiner Bruder gestorben. Und aber vielleicht war ich da einfach noch zu jung, um den Gedanken des Todes so weit zu vergegenständlichen, dass ich damit was anfangen kann. Aber vielleicht ist da der Tod meines kleinen Bruders auf mich eingeprasselt. Vielleicht habe ich deswegen da geweint. Auf jeden Fall war es für mich das erste Mal die Konfrontation, ich weiß auch nicht, warum das morgens so ganz casual um 10 Uhr im Fernsehen lief, diese Hoffnungslosigkeit, dass jetzt etwas zu Ende ist, dass man halt die ganze Zeit, man sieht den kleinen Jungen, wie er da seine Abenteuer erlebt und am Ende stellt sich heraus, der ist dann da der alte Mann. Natürlich habe ich als Kind noch nicht so weit gedacht und gedacht, der hatte ja auch sein ganzes Leben hinter sich, so weit denkt man ja nicht. Aber das war für mich erstmal wirklich ein ganz tiefgreifendes Ereignis beim Filme sehen. Und deswegen muss ich mir den Film eigentlich nochmal angucken. Ja. Das ist wieder sehr ernst geworden, oder? Aber ist halt so. Ja, gut, ich meine, es gehört dazu, ne? Es ist halt die ganze Wahrheit. Midnight Special. Midnight Special. Intim, Cream, What? Ja. Und das ist wieder um 180 Grad direkt gedreht mit zwei Worten. Ja, wie geht's denn weiter? Du weißt Bescheid. Wie also, hast du noch einen zweiten Film? Ich glaube tatsächlich nicht, dass ich sowas. Ja, also, nicht, dass das jetzt hier so. Nee, ich weiß, das soll kein Contest sein, ne? Ich glaube, das Star Wars-Ding ist mir eingefallen. Ansonsten. Ich muss übrigens sagen, ich habe hier meinen tollen handgeschriebenen Zettel so richtig mit Schluderklaue verfasst und diese Rubrik Kleines Glück sieht immer von weitem aus wie kleines Glied. Sogenannter Freudscher Verschreiber. Da ist auch noch ein Ausrufezeichen hinter und ich nehme das selber übel, weil ich das aufgeschrieben habe. Kleines Glied, Durchfall Max auf Klo. Also es ist wunderbar. Okay. Sehr schön. Was ist denn deine Lieblingsspielzeuge als Kind? Was waren deine Lieblingsspielzeuge? Da gibt's doch bestimmt was. Der Max hat doch gespielt. Der saß doch nicht den ganzen Abend zu Hause und hat Adorno gelesen. Du Arsch. Fucking Adorno. Ich war tatsächlich relativ früh schon relativ krasses Computerkind. Ich bin sehr viel vom Computer gehangen. Also ich war eher so tatsächlich so Typus Stubenhocker, also meine Mutter musste aber die raus. Aber die Hautfarbe hast du dir auch bis heute behalten? Die habe ich mir bis heute behalten, wobei ich glaube, die war auch tatsächlich sogar unabhängig vom Computer. Denkst du, das ist irgendwie genetisch bedingt? Ich weiß auch nicht warum, ich werde einfach nicht braun. Aber jetzt tatsächlich so, also so Oldschool-Spielzeug haptisch zum Anfassen. Also ich habe früher sehr viel Playmobil gespielt. Mhm. Aber das wurde dann irgendwann immer recht schnell so ein bisschen langweilig, weil da fehlt halt ein bisschen diese Lego-Komponente, weil du halt dann doch irgendwie ein bisschen beschränkt bist. Also ich habe tatsächlich dann Playmobil, was ich halt geil fand, war, ich hatte irgendwie, weiß nicht, es gab diese Ritterburgen-Ding, irgendwie, ich habe, glaube ich, was von irgendeinem anderen älteren Kind aus dem Haus damals irgendwie geerbt, Laut. Quasi. Genau, immer ein Stück für Stück. Jedes Mal beim Spielen in der Hosentasche. Genau, immer so eine kleine Turmzinne immer so abgebrochen und die dann einfach bei mir mit Sekunden und dann, wieder und dann zu Hause eingeschmolzen in neue Teile. Genau, nee, also ich habe dann irgendwann, da konntest du halt so ein bisschen, ne, wie du die Wände zusammensteckst, quasi, wie was du für einen Grundriss für deine Burg da baust. Aber ich habe dann, glaube ich, also tatsächlich dann doch eher so ein bisschen Lego-Richtung oder halt vor allem, was ich super geil fand damals, waren Bionicles. Das fand ich immer super nice. Aber das war nach meiner Zeit, aber Lego schon nicht mehr cool. Ja, ich weiß. Ist ja auch quasi aus Lego-Technik so ein bisschen entsprungen, glaube ich. Und das war auch so ein Ding. Cool werden wollten. Ich glaube, da war Lego fast pleite, ne? Und da haben die dann. Vielleicht, weiß ich nicht. Meinst du, die haben so einen Relaunch hingelegt? Nee, ich glaube, Lego war zwischenzeitlich wirklich irgendwann mal pleite und dann haben die mit Bionicle und dann natürlich hier diesem ganzen Harry Potter und diesen ganzen Lizenzen wieder total aufgeholt. Also auf jeden Fall, das fand ich immer ganz geil, weil ich mochte alles, wo du quasi nicht nach Anleitung bauen musstest, sondern halt irgendwie die ein bisschen deinen eigenen Scheiß machen konntest. Und bei Bionicles, wenn du da ein, zwei von diesen Viechern hast, konntest du halt auch so andere Kreaturen sozusagen zusammenbauen, freischnauzen und das habe ich halt immer gemacht. Und was aber tatsächlich mir noch einfällt, Stichwort Playmobil, ich habe dann irgendwann, das war glaube ich auch wieder so ein brillantes Geschenk von meinem Bruder, es gab nämlich damals so ein, das war auch so ein Lego-Ding, irgendwie so ein Animator-Studio oder irgendwie so, auf jeden Fall war da so eine Webcam dabei und da war eine kleine Software dabei. Echt, das gab es damals schon so Stop-Motion-Filme? Du konntest Stop-Motion damit machen und das fand ich halt total super. Ich habe dann wirklich dann Abende da auch verbracht mit meinem Bruder und habe dann halt, das geht halt dann auch wieder mit Playmobil, ne? Das kannst du halt auch machen. Und dann haben wir da halt irgendwelche Szenerien gebaut mit aufwendigen Hintergründen und halt noch nicht Playmobil-Sachen da sozusagen reingebastelt und halt Crossover fand ich auch immer geil. Stop-Motion-Filme gemacht. Wenn dann die Playmobil-Leute in das Lego-Universum eingebrochen sind. Ja, genau so. Riesen. Genau. Nee, und da fällt mir auch tatsächlich, also jetzt komme ich voll ins Labern so, ne? Aber ja, scheiße, was ist ich, doch was nur ein Podcast. Immer, Kacke, was machst du denn jetzt? Immer. Jetzt kommt der Max ins Labern. Ja, was jetzt? Der Redeanteil soll ja ausgeglichen. Muss ich alles rausschneiden. Ja, auf jeden Fall, also tatsächlich, was ich wirklich immer sehr gerne gemacht habe, war, ich habe immer gerne Filme von den Sachen gemacht. Also ich habe auch immer super gerne halt so Domino-Day-mäßig nachgebaut oder halt, ne, also mit Dominosteinen irgendwie so Kettenreaktionen gebaut und sowas und dann halt aber auch davon dann Filme gemacht. Das hab ich auch gemacht. Das ging und bei mir mit damit Musik los, unterlegt und so. Dass unser Nachbar war ab und zu bei uns zu Hause und der hat auch immer super gern Filme von uns gemacht. Bis vor der das Zeit, wo der immer Masche beim Baden und dann zu schlafen gehen. Da ging das bei mir auch los. Das war auch immer Stop Motion. Ich musste dann immer in einer Pose verharren. Nein, Quatsch. Ich meine Spaß. Keine Sorge. Ich habe nur bei Herrscher der Zeit geweint, sonst nichts. Aber doch so bauen. Sonst gab es kaum tragische Sachen, wo ich weinen musste. Ich wurde nicht angefasst, ich wurde nicht gehauen. Ja. Man hat keine Zigaretten auf mir ausgedrückt. Man hat mich auch nicht beworfen mit Stuhl oder so. Also war alles ganz harmlos. Aber Spielzeug, jetzt will ich, weil ich habe nämlich Star Wars Spielzeug gehabt. Okay. Und zwar richtig viel. Und das ging damit los, dass ich meinem Vater, dem habe ich damals gesagt, ich finde Star Wars so super. Und dann hat mein Stiefbruder zu Weihnachten den Millennium Falcon bekommen. Und ich dachte, oh geil, jetzt kriegst du auch einen Millennium Falcon. Aus Lego oder als Modell? Nee, richtig, damals so von Hasbro noch diese Dinger. Ah, so, okay. Also nicht zum Bauen. Und dann habe ich... Sondern einfach nur zum unausgepackt ins Regal stellen und warten, bis der Wert ins Unermessliche steigt. Also ich habe, aber ich muss jetzt sagen, ich hätte damit gespielt. Ich habe nämlich bekommen das Raumschiff Enterprise. Ich habe das Raumschiff Enterprise bekommen mit so einem Picard, also auch mit diesen, mit den schlimmsten Spielfiguren, die es gibt, mit eigentlich keinem Gelenk, wo man nur die Hüfte drehen konnte. Yeah. Die einzige Art der Interaktion war, dass die Leute halt standen und sich umdrehen und sagen, oh, was ist das denn? Action. Und ja, und das lag dann auch sehr, das hat es noch nicht mal groß ins Crossover-Universum geschafft. Den Rest habe ich mir dann wirklich vom Taschengeld abgespart und wir hatten nicht viel Kohle früher. Und dann habe ich wirklich irgendwann ganz viele Figuren gehabt und ich habe dann immer mit meiner Schwester nachmittags oder abends da im Schlafanzug gesessen und dann sind wir halt mit dem Millennium Falcon rumgeflogen auf verschiedene Planeten und hatten dann unsere Storys. Sie hatte immer Prinzessin Leia, ich war Luke Skywalker und das war richtig schön, muss ich sagen. Klassische patriarchische Rollenverteilung. Ja, schön, natürlich. Die Gender Roles verstärkt. Die wollte das doch. Die wollte die doch spielen. Ich hab dir das doch nicht aufgedrückt. Die hätte auch Han Solo oder so haben können. Nur Luke Skywalker war mir. Hat ein Lichtschwert. Die hatte aber auch ein Lichtschwert, so, um das mal so zu sagen. Ne? Ja, dann, auch, obwohl das geht ja auch total klar. Ja. Genau. Also, und ich weiß nicht, und dann zum Punkt Crossover war dann irgendwann, ich hab dann auch mal so zwei Wrestling-Figuren und hatte alles mögliche gehabt. Und dann habe ich mir irgendwann selber aus Pappe so einen Wrestling-Ring gebaut und dann haben richtig Crossover Luke Skywalker gegen Hulk Hogan gekämpft. Das war auch noch ziemlich cool. Das ist wirklich ziemlich also Crossover. Also so, hier Celebrity Deathmatch nur mit... genau. Fantasy-Figuren. Das war, glaube ich, mein Lieblingsspielzeug oder meine Lieblingsspielzeuge waren die Star-Wars-Sachen. Und ich habe die dann irgendwann mit 14, mein Opa sagte mir auch mal, weil ich habe noch relativ lange damit gespielt, also bestimmt bis ich 12, 13 war, habe ich damit gespielt und fand das total cool. Halt so in Fantasy-Welten, so wie man es dann auch mit Rollenspielen oder Pen and Paper später macht. Ja, das geht ja auch fließend ineinander über irgendwie. Genau. Und irgendwann sagte dann mein Opa zu mir, du bist doch viel zu alt dafür. Junge, ja. Nimm mal ein schönes Gewehr in die Hand. Genau, und nee, der hat dann gesagt, du bist doch viel zu alt dafür. Ne? Aber little did he know, guck dich schon mal an. Ich habe abends dafür da im Gästebett masturbiert und dem mal richtig, richtig gezeigt, wie alt ich jetzt bin. Und Luke Skywalker hat zugeguckt, du. Ah, ja, die Figur. That moment when the gin tonic suddenly kicks in and you keep on. Du, das würde ich auch vormittags beim Frühstück erzählen, die Geschichte. Das war so meine heimliche Rache. Nee, damals als Zwölfjähriger kannst du ja nichts dagegen tun. Das läuft, da bist das du. Das ist tatsächlich so ein komisches. Masturbiert man doch den ganzen Tag, oder? Das ist tatsächlich so, und das ist irgendwie das komische Klischee und ich frage mich jedes Mal, wenn ich das höre, ob ich irgendwie gestört war oder so, weil ich kann mich einfach nicht daran erinnern. Weil du es erst heute machst, oder? Ja, genau, ich bin erst jetzt in diesem zum Beispiel. Punkt. Ich war schon immer so ein bisschen so ein Late-Bloomer. Irgendwann mit 50 würde ich die Pubertät auch noch erwischen, Max, glaub ich. Ja, genau. Ich freue mich schon auf mein erstes Barthaar. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so wirklich so 24/7 damit beschäftigt gewesen wäre. Nein, sowas bei mir auch nicht. Also das war gar nicht so wild. Aber das ist jetzt auch vielleicht gar nicht wobei das passt ganz gut in die Kategorie das beste Spielzeug. Also meine Geschlechtsteile waren immer meine Lieblingsspielzeuge als Kind. Absolut. Kommt bei mir auf die Platz. Raumschiff auf Platz Enterprise. 1. Richtig, genau. Unerforschte Welt. Ja. ist es ein Penis oder Captain Picard? Wer weiß. What? Zurück zum Thema. Das war mein Lieblingsspielzeug. Was ist bei dir auf der 2? Ich habe sehr viel mit meinen Stofftieren damals gespielt. Also ich hatte ja auch tatsächlich noch sehr lange. Ich habe noch hier auf dem Sideboard immer noch mein trusty, zwei old trusty Stofftierchen von mir stehen. Und zwar einmal ist das so ein Widder, so ein kleiner, ja, so ein Stoff, Plüschwidder halt. Also das ist so ein Ding. Ich hatte eigentlich, ist das quasi die junge Version davon, weil ich hatte mal so einen größeren, älteren Widder, den mir irgendwie, glaube ich, meine Mom zu meiner Geburt oder so mal gekauft hatte, weil ich halt Widder-Sternzeichen bin. So, ne? Und das ist jetzt quasi die jüngere Version davon und noch so ein Hasen, so ein Plüschhasen, wie stehen. Die gibt's auch nicht mehr. Ich habe immer geguckt, ob es noch mal gibt. Das war so eine Reihe von Steif. Sondern Niki, glaube ich, oder sowas. Mhm. Und die waren total super. Also ein bisschen so mit Sand gefüllt, so leicht fett auch, aber total cool mit so Schlappohren. Und die, davon hatte ich halt mehrere. Und die hießen halt alle Schnuffi. Also die, diese Hasen waren halt irgendwie Schnuffis. Ach Max, das ist jetzt aber auch zu niedlich für so eine Sendung. Nee. Jetzt müssen wir gleich wieder Pimmel auf, und Sackhumor machen. Ich versuche jetzt mal die martialische Note rauszuhauen, weil nämlich Schnuffi hat, also war natürlich dann früher mal total unschuldig. Und dann irgendwann ist nämlich halt, wo wir schon eben beim fließenden Übergang zu Pen and Paper Rollenspielen waren, das war eigentlich ein super cooles Ding. Wir haben irgendwann mit Kumpels, das war auch halt Anfang Gymnasium damals, haben wir quasi so ein, ja, ein bisschen so ein Live-Action Pen and Paper Hybrid Ding selber gemacht mit Stofftierchen. Und dann habt ihr euch da alle im Keller getroffen und euch die Schlappohren von dem Haselnut in die Vorhaut geschoben. genau das. Nee, und wir haben dann halt, also wir haben, glaube ich, zu dritt halt und haben uns so auch so Character Sheets gemacht, richtig geil, mit so einem Laminiergerät so einlaminiert, quasi so, dass du dann immer mit CD-Marker, mega, dass du dann immer die Werte draufschreiben konntest und dann aber auch wieder wegradieren konntest und so, ne? Also richtig geil, mit auch so mit so Lebensleisten und sowas. Und haben dann halt irgendwie, also keine Ahnung, der Schnuffi hatte schon vorher die Mutation zu Ninja-Schnuffi durchgemacht, weil ich dem irgendwann mal so ein schwarzes Band, so ein Stirnband irgendwie gemacht habe. Und dann hatte er seitdem also immer so ein Ninja-Stirnband. Und da habe ich ihn halt für das Game nochmal so ein, beziehungsweise ich, meine grandiose, glorreiche Mom, die einfach immer so geile Sachen gemacht hat, hat dem halt irgendwie aus so einem Taschentuch, aus so einem Stofftaschentuch, so eine geile, so ein Kreuzritterhemd irgendwie genäht und dann noch mit so Geschenkband halt. Armbinde. Genau, so eine richtig schöne SS-Uniform. Ja. Nee, und hat halt meine dann Mutter so mir auch immer gemacht. Ich bin auch als schön damals bei Karneval. Richtig, genau. Ich musste immer als Goebbels gehen. Weil ich ohnehin so langsam war und einen Klumpfuß hatte, hatte gesagt, damit gehen wir nicht zum Arzt. Das bauen wir alles in die Verkleidung ein. Stop breaking character, you little piece genau, of und shit. Immer dann, wenn das Bein besser wurde, hat die wieder draufgehauen, damit ich nächstes Jahr auch wieder als Goebbels gehen kann. Okay, genau. Das waren noch Zeiten früher. Ja, also auf jeden Fall super geil und wir haben halt irgendwie, er hatte halt dieses Kreuzritterhemd irgendwie und hat dann ein paar Ungläubige geschlachtet. Nee, und ja, dann hatten wir halt alle so unsere kleinen Tierchen und haben halt mit denen immer so Stories halt dann irgendwie so Quests gespielt, sozusagen, eingebunden in so einen Hauptplot. Der einzige Witz war immer so ein bisschen, wir haben dann auch echt so Itemkarten, alles mögliche, also wir haben richtig viel rein investiert, ne? Der einzige Witz war halt irgendwie, dass wir halt nie gestorben sind, weil wir haben halt das Spiel immer so konstruiert, dass einfach die Party nicht stirbt. Das, so, ne? das war so ein bisschen das Einzige. Ja ich hatte ja aber ansonsten haben wir echt geil so mit Taschenrechner und Ausrechnen und so, das war echt schon, also echt mega nerdy, aber geil, hat echt Bock gemacht. Ich habe das früher vermisst, ich hatte immer nur ein, zwei Freunde, aber dann eher so Bekannte, so Leute, die man nicht ständig trifft und meine Freunde waren ganz unnerdig und ich konnte das wirklich, bis ich so 16, 17, 18 war, gar nicht wirklich ausleben, immer nur alleine am Computer. Ja. Und naja, aber doch, das finde ich gut. Das geht gut durch als Spielzeug. Mein zweites liebstes Spielzeug, ich weiß gar nicht, ob ich das so toll fand, weil ich kann mich kaum daran erinnern. Ich fand, glaube ich, 3 Monate lang die Power Rangers gut. Okay. Nicht länger. Also ich kann mich noch nicht mal an irgendeine Episode erinnern. Ich weiß nur, dass es ständig Monster gab und die Power Rangers kamen dann und das war alles immer ganz billig und trashig. Aber ich fand die Roboter immer cool und dann habe ich zu Weihnachten den Roboter bekommen. Und von Raumschiff Enterprise. Genau, von irgend so einem billigen Power. Und Picards von den Super Rangers, die chinesische Billigvariante von den Power Rangers. Und genau, und dann war an Silvester, wir haben ja in so einer Siedlung gewohnt, also in so einer Beamtensiedlung. Und an Silvester hat dann jeder. Wir haben in so einem Flüchtlingslager gewohnt und dann ja, ich an Silvester, weiß, wo es dann einmal jetzt, Siedlung zur Feier des Jahres gab es dann mal warmes Essen und wir haben dann mal so eine schöne, genau. so ein Rattenragout und dann Super Rangers genau, gespielt. Genau, und mein Vater hat mir den Power Rangers Roboter aus alten Kronkorken vom ganzen Saufen zusammengemacht. Genau. Und dann hat er mich damit auch beworfen. Nein, also es war alles ganz lieb, ganz, ganz gut bürgerlich und spießig. Power Ranger bekommen und dann war Silvester und alle Kids aus der Nachbarschaft waren natürlich da. Und ich musste... Dann wolltest du zeigen, wie toll er ist, hast du einen Power Ranger an der Rakete gebunden und danach erst gemerkt, oh scheiße, der ist jetzt weg. Nein, ich wollte ihn einfach nur mitnehmen, aber meine Mutter hat gesagt, du musst jetzt einen Mittagsschlaf oder Nachmittagsschlaf machen, sonst schläfst du uns heute Abend ein an Silvester. Die Erwachsenen wollen saufen, bleib wach. Ja, ich weiß nicht, was die Idee dahinter war, aber ich habe dann gesagt, du, ich kann das heute immer noch nicht. Ich habe das letztens wieder ausprobiert nach einer Nachtschicht. Wenn ich mittags schlafe ein, zwei Stunden, ich bin, bis ich dann wieder einschlafe irgendwann abends oder nachts, ich bin tot. Also ich bin für nichts zu gebrauchen. Ja. Und das habe ich auch versucht, damals schwierig. Mit meinen kindlichen 6, 7, 8 Jahren meiner Mutter zu vermitteln, was dann natürlich mehr klang wie, ich will aber nicht, aber ja, und dann durfte ich als Strafe meinen Power Ranger mich mitnehmen. War aber gar nicht schlimm, weil alle anderen haben total langweilige Geschenke bekommen, sowas wie Fußballtrikot von Thomas Hessler oder sowas. Ja, auf jeden Fall, das war meine zweite Geschichte vom Power Ranger. Ich weiß, ehrlich gesagt, das ist aus meiner Erinnerung verschwunden. Ich weiß nicht, ob ich den Gewinn zurückbekommen habe. Wie, von wem? Hast du den Gewinn deiner Mom oder was? Ja, ich habe den aber unter Verschluss genommen und fand ihn selber so geil. Gesagt, vielleicht. Power Ranger. Oder vielleicht haben die es einfach vergessen. It's oder my Power Ranger verkauft. Now. Vielleicht haben sie es eingetauscht gegen das gute Thomas Hessler Trikot. Das ist meine Mutter. Das kann auch sein. Okay, hast du eine nächste Rubrik oder muss ich wieder vorlegen? Boah, bist du schlecht vorbereitet, du. Ich bin brillant vorbereitet. Nee, mir ist eben noch aufgefallen, also ich hatte ja vorhin noch, als ich versucht habe, ein kleines Glück rauszufinden, ist mir noch ein sehr großes traumatisches Erlebnis. Du hattest Verletzungen und sowas noch auf dem Ding. Oh, genau. Auf jeden Fall, also ein so ein Negativerlebnis, was ich mal raushauen kann, das war mir auch... auch aus der Kategorie so Freunde, mit denen man eigentlich, also Freunde in Anführungszeichen, so komische Bekannte, mit denen eigentlich nie was zu tun hat, so wirklich, aber halt dann irgendwie doch rumhängt irgendwie, weil, keine Ahnung, man ist halt ein Kind und man ist einfach irgendwie, es wird von einem erwartet, dass man mit anderen Kindern irgendwie abhängt. Und das war, glaube ich, auch irgendwie, das war in der Grundschule wirklich noch und das war in so einem irgendwie Sommer, ich war so ein Kind, was immer sich in den Sommerferien mega gelangweilt hat, also ne, wenn wir nicht im Urlaub waren. Einfach den Rest der Zeit, weil einfach ne, alle waren weg, irgendwie auch im Urlaub. Und ich war dann, weiß ich nicht, dann, wo wir nicht im Urlaub waren, war ich halt da und hab mich gelangweilt, hab ich den ganzen Tag super geil Computer gezockt. Und da hat mich dann irgendwie meine Mama in so eine, da gab es von der Ganztags-Nachmittagsbetreuung von der Grundschule aus, gab es halt ein bisschen so ein Sommerprogramm, ne, wo du deine Kiddies da packen konntest. Fällt mir auch gerade ein. Das war auch eigentlich ganz okay soweit, ne, das war eigentlich eine ganz solide Sache, da hast du so krass mal, weiß nicht, gab es mal so ein Sleepover in der Schule und so und das war eigentlich mal ein paar ganz Movie-Night und so und, Okay, ich muss ganz kurz unterbrechen. Max, ganz kurz. Das ist auch nur eine ganz kleine Story. Tierischer Durchfall. Sorry. Tierischer Durchfall. Nee, die sind mal die andere Seite. Es geht um Pipi. Und zwar, ich war nämlich auch, ich war in so einem Feriending drin und ein Mädel hat, das waren bestimmt 100 Jugendliche oder 100 Kinder und das sprach sich innerhalb von Windeseile rum. Die hat nämlich sich die Haare gebürstet und dann ihre Haarbürste zwischen die Beine genommen und dann irgendwie dabei gepinkelt. Der war das aber so peinlich, also das war nicht ihre Haarbürste, sondern die Gemeinschaftshaarbürste, ich weiß nicht, die hat die dann wieder in die Umkleide gelegt und alle haben sich damit die Haare gebürstet und hatten dann Pinkel in den Haaren. Das war das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Das ist super bad. Ja. Und es gab leckere Pfannkuchen. Das war's. Das ist genug von meiner Geschichte. Gute Zwischenstory. Ja. Kleines Glück. Pipi auf der Haarbürste. Die hat wahrscheinlich auch so Terminator-mäßig die Umgebung erfasst. Dann so, wo bin ich denn? Du wirst lachen. Ne? Die ganzen Mädels, die hatten glänzende Haare die restlichen Tage über. Wunderschön sah das aus. Eigen-Urin-Haarkur. Mit 2% Urea. Harnstoff wird immer wieder unterschätzt. Wo war ich jetzt? Genau, Ferienbetreuung. Ja. Also, und dann war irgendwie, das hatte ich mal einen so ein komisches, weiß nicht, so ein Playdate mit einem so einem Kind da und ich hatte eigentlich so, weiß nicht, das war halt wirklich so ein Ding, ich habe mich an dem einen Tag mal ein bisschen mit dem unterhalten, so, ne? Da war irgendwie eine Klasse drüber oder so, aber auch so ein bisschen so ein Nerdy-Kid. Weißt du, es war so ein, also, ich will ja jetzt, das klingt jetzt so, du warst einer von den coolen Nerds, meinst du? Nee, ja, aber ja, wirklich so ein bisschen, ne? Es klingt immer so mega condescending, aber so, kennst du so eins von diesen Kindern, was früher so ein abgeklebtes Auge hatte, irgendwie auf der und hat so eine Brille, unter der um das Auge zu stärken und dann noch so gesabbert hat wahrscheinlich so, ne? So ein Kind, nur halt dann drei Jahre später. Und so einen Schlauch an der Nase, um den Mukus abzusaugen. Nee, so krass glaube ich nicht. Aber halt so, ja. Halt that one weird kid, so, ne? Also ja. Wie auch immer, auf jeden Fall so. Ist ja auch scheißegal. Ich war ja die meiste Zeit der Weird Kid. Ich hatte zwar keinen Schlauch in der Nase, aber ihr war trotzdem immer noch schlimmer als alle anderen. Du hast dir immer Schläuche reingesteckt, das ist aber cool. Wir hatten in der Klasse einen ohne Arme und Beine und ich war trotzdem der Außenseiter. Also. Mach weiter, ich unterbreche dich schon wieder. Komm, ja. gib mir die Fan-Story. Ich versuch's. Ein bisschen gib uns die Fan-Story. Wir feuern nicht also, an. Fan-Story. Und dann hatten wir halt irgendwie so ein Playdate und der ist zu mir halt rübergekommen und wir haben damals, wahrscheinlich das Einzige, was uns irgendwie verbunden hat oder so, war, dass wir beide das Pokémon Gold, Silber irgendwie hatten auf dem Gameboy, irgendwie eins von den beiden. Und dann haben wir halt, ne, wie man das dann macht, ein bisschen zusammengezockt, bla bla, und haben ein bisschen Pokémon hin und her getauscht und so weiter. Alles cool, alles easy. Und dann musste ich irgendwann weg, beziehungsweise wurde abgeholt, noch von der Mom oder so, von einer anderen, auch so einer Freundin von mir, wo ich dann so eine Übernachtung irgendwie hatte. Das ist natürlich also super busy Kinder-Terminkalender sozusagen. Und meine Mom war schon wahrscheinlich einfach nur froh, dass sie mich endlich mal aus dem Haus hat. Und der Junge war aber noch da, weil die Eltern von dem haben den irgendwie erst wohl später abgeholt oder vielleicht hatte der auch keine Eltern und keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der halt noch da geblieben. Meinst du, der hat so wie imaginäre Freunde sich die Eltern erfunden? Wahrscheinlich. Und der, so, der, oh, quasi, ja, meine Eltern sind jetzt doch und wo sind die denn? Das nee, sozusagen die sein um die Ecke. Move, der ist immer von einem Spiel Date zum anderen. Genau, ist der, halt hat, so, der hat so einfach so bei Leuten Mietnomaden-mäßig. Genau, und dann immer sich irgendwann abends versteckt, gehofft, dass es nicht auffällt. Und dann, ich habe mir nichts dabei gedacht, so, und dann habe ich gesagt, ja, tschüss, Dude, ich muss jetzt gotta go to my GF. Und dann am nächsten Tag bin ich halt wieder zurück, hab irgendwie mein Pokémon-Gameboy angemacht. Und was hat der Hurensohn gemacht? Der hat mir alle geklaut. Einfach, der hat wirklich alleine, wo der alleine da in meinem Zimmer rumsaß, hat der mir einfach mein fucking Tornupt und mal den Starter-Pokémon geklaut, was du nie wieder zurückkriegen kannst, so weißt du. Und ich hatte, weiß nicht, so ein 60-Stunden-Spielstand oder sowas da drauf. Da fängst du natürlich nicht einfach so neu an. Also wirklich, so da wünscht man sich richtig, dass der keine Eltern hatte, oder? Echt, wirklich so. Also oder spätestens in dem Moment dann nicht mehr. So, oder weißt du, so vielleicht so enterbt oder so, weißt du, kommt nach Hause und dann so, Moment mal, nee, so ganz weg, du hast zwei Starter-Pokémon auf deinem Gameboy. So. Ja. You're not a son of mine. Leave this house. Naja, auf jeden Fall, das war echt. Ich habe auch danach nie wieder mit dem was zu tun gehabt. Also, ne, gab ja auch nichts zu sagen. So, aber dann hast du auch Schiss gehabt, hinzugehen und zu sagen, ey, hör mal du Arsch, gib mir mal mein Pokémon wieder. Ja, ich meine, das Ding ist, ich habe den tatsächlich, der war, glaube ich, nämlich halt, boah, jetzt kann ja sein, dass das total die lame excuse ist, aber der war halt, glaube ich, nicht regulär in der, also auf der Schule. Das heißt, der war nach diesem Sommerprogramm Der ist dann verzogen. Der hat alles bekommen, was er wollte und dann ist abgehauen. Ich glaube, das war so ein Longcon, der hat dich jahrelang abgecheckt und hat ganz genau geguckt, welches Ding war. Wahrscheinlich. Ist in dieses Projekt rein. Damn, that's the best Tornupto I've ever seen in my entire life. Das ist bestimmt wie in diesem einen The Orphan-Film. Das war bestimmt eigentlich ein 30 Jahre alter Mann, der einfach nur sehr jung aussah. Und wahrscheinlich. Genau. Das war so ein Schwarzmarkt-Pokémon-Trader, der einfach Meinst du, den Namen kriegen wir nicht mehr raus? Meinst du, den finden wir nicht? Dann gehen wir mal live mit Podcast. Das wäre jetzt Ding Aktenzeichen XY Selbstjustiz. Ja. Das wäre eigentlich mal ganz gut. Aktenzeichen XY, Aktenzeichen SS ungelöst. Und okay, nee, ich habe keine Ahnung, wie das. Aber das ist ja so das Gegenteil von dem kleinen Glück, so ein kleines Missgeschick, das gar nicht so schlimm ist, aber einen irgendwie doch mehr stört, als es eigentlich sollte. Ne? Ja, damals war das schon heavy. Obwohl, nee, Quatsch, das ist eine Sauerei. Also das macht man nicht. Pokémon von einem anderen Mann, ne? Also nee, das also, sagt man nicht. Also das ist wirklich wahrscheinlich wirklich das Äquivalent, als hätte er mir meine Freundin weggenommen damals, so, ne? Also schätze. Oder mit deiner Mama geschlafen. Irgendwie sowas. Läuft die Musik ist aus, fällt mir gerade ein. Ja, ich hab mittlerweile den zweiten Durchgang von The Nightfly. Ich würde sagen, wir machen das so. Ich spiele den einfach nochmal. Ja, aber ich glaube, das ist auch super. Aber wir müssen ja auch den Zuhörern jetzt noch eine zweite Scheibe an die Hand geben. Wir geben jetzt irgendeine Scheißscheibe und dann und wir einfach nochmal The Nightfly. Genau. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein kleines Päuschen. Und wir haben, nämlich jetzt die erste Hälfte durch. Ich glaube, wir machen heute 2 Stunden, oder? So, ja, mit einer Special davon nochmal 2. Vielleicht machen wir auch heute den großen 24-Stunden-Podcast. Wer weiß. wer weiß, welche Traumata heute noch offengelegt werden. Ne? Vielleicht sitzen wir gleich noch ein paar Stunden wer weiß, wer in der Pause alles noch irgendwie durchs Treppenhaus geschossen kommt. Vielleicht ein Typ mit dem Bademantel, der dann doch vielleicht endlich mal... Vielleicht zeigt er jetzt endlich mal und. Max, der Freund hatte Krebs. Jetzt mal echt ein bisschen Pietät. Vielleicht hatte der den Bademantel an aus Solidarität, weil der andere nur noch Bademantel tragen kann. Und deswegen, es gibt ja auch Leute, die sich die Haare abrasieren, wenn jemand Krebs hat, um dem zu zeigen, du bist nicht allein. So scheiße wie der aussieht. Vielleicht, okay. Ne? Also jetzt komm jetzt, nee, Quatsch, ist mir total wurscht, ist mir vollkommen wurscht. Aber ja, finde ich auch. Wir machen jetzt ein kleines Päuschen und wir überlegen uns eine gute chillige Scheibe, die man zu einem Midnight Special Podcast hören kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder in aller Frische mit einem neuen Gin Tonic, einem neuen Radler und hoffentlich einem neuen Mitpodcaster. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei Creamspeak Mitleid. Beim Mitleid Special. Ja, genau, bei den Geschichten, die wir heute erzählt haben. Wir brauchen euer Mitleid. Der Pity-Fuck unter den Podcasts. What? Hast du das eben in der Raucherpause ausgedacht? Ich habe mir ganz viel in der Raucherpause ausgedacht. Super geil. Aber nicht das. Also, herzlich willkommen. Radler, I'm telling you. Okay, ist auch schon 20 vor 2. Also, herzlich willkommen zurück bei Midnight Cream Late Special Speak. What? Wir ballern jetzt das zweite Album rein. Und zwar hören wir jetzt Unknown Album von den Various Artists. Eine meiner Lieblingsplatten. Nein, kleiner Scherz am Rande. War ein guter. Wir hören jetzt Don't Fight the Feeling von Sound Experience. Bei mir steht Philly Groove Records Presents Don't Fight the Feeling von Sound Experience. Bei mir steht einfach nur Don't Fight the Feeling, Sound Experience, 1974. Auf Spotify suchen, Sound Experience ist das Album von 2014. Ganz, ganz chilliger 2014 ist es bei mir, ja. Ach, da hast du das, ein Best-of-Compilation. Ja, ich habe das... Ich glaube, ich habe hier die 1974. Ach, ist auch scheißegal. Ah, komm, dann gehe ich jetzt auch mal in die normale. Genau, ich habe eine von 74. Dann gehe ich jetzt auch dahin und spule schnell wieder meinen Song. Okay, also, wo waren wir denn? Das ist eine gute Frage. Wo waren wir? Doch, wir waren bei schlimmen Momenten. Und du hast gerade davon... Ich habe mein traumatischer Poki-Stil... Genau. Team Rocket. Der war von Team Rocket letzten Endes wahrscheinlich. Richtig, der hat genau, quasi das ist Pikachu, ganz schlimmer Insider. Kennen, glaube ich, nur die Leute U30. Mein schlimmer Moment ist meine erste Liebe. Und zwar ist es so, wie es mit den meisten ersten Lieben von kleinen, dicken, nerdigen Jungs ist. Es ist eine sehr einseitige Beziehung gewesen. Ja, also es war damals die Irene. Und die Irene war so hübsch damals. Und später habe ich die nochmal wieder gesehen, da war die nicht mehr so hübsch. Aber damals war so hübsch, du hast ihr direkt deinen Power Ranger geschenkt. Ich hab dir gar nichts geschenkt, da bin ich gar nicht zu gekommen. Arschloch. Ich war so verliebt, ich habe mir vom Schlafengehen noch, also ganz unschuldig, so ohne Gedanken, hab ich mir wirklich noch das Klassenfoto angeguckt, wo die drauf war. Damit ich beim Schlafen an die denke, so verliebt war ich. Ja, kenne ich aber. Und dann war irgendwann, meine Mutter war dann, die hat nie geglaubt, dass meine damalige Grundschullehrerin, die Frau Stock, schon der Name sagt schon alles, Frau Stock. Und die Frau Stock, die mochte mich wirklich nicht, kann ich auch nicht übel nehmen, die war auch wirklich ein kleiner lauter Dicker. Und die mochte mich halt nicht sonderlich. Meine Mutter wollte das nicht so ganz glauben und dann waren wir irgendwann beim Lehrer-Elterngespräch und dann meinte meine Mutter dann, und der Sebastian ist ja auch in die Irene verliebt. Und die hatte dann. Darf ich an der Stelle nochmal kurz unterbrechen? Ja, weiß ich. Ich habe hier gerade von meinem Krombacher Radler. Ich bin gerade Radler. Ich bin so begeistert von der Aussprache Radler, dass ich es einfach. Ich habe es vorhin mal laut vor mich hingesagt, einfach so. Und seitdem fand ich das so lustig, dass ich das jetzt immer sage. Ich habe jetzt gerade hier die Rückseite so aus Nervosität abgepielt. Und du hast was gewonnen? Nee, aber da ist jetzt einfach so ein geiles Bild von so einem Steinbock drauf. Was total geil ist. Die haben scheinbar gerade so irgendwie so ein komisches Artenschutz-Propaganda-Ding. Dafür unterbrichst du meine erste Liebesgeschichte. Ja, ich habe gerade einen Steinbock auf meinem Bier gefunden. Sorry, das ist leider unglaublich. Wenn du mir gleich von, was weiß ich, dem Tod von deinem Opa erzählst, ne, sage ich auch hier, ach guck mal hier da auf dem Boden, da kann auch mal wieder geputzt werden. So, ich habe jetzt schon wieder diese dämliche Spotify-Werbung im Ohr. Das ist ja unerträglich, wie laut die ist. Ich möchte hier, Dankeschön. Jetzt ist weg. Jetzt kommt die nächste Werbung. Okay, ich hoffe, unsere Zuhörer, die über Spotify hören, merken auch oder leiden mit mir. Also auf jeden Fall und die Irene und die sind schon einfach verliebt. Alle, nachdem sie Spotify aufgemacht haben, sind direkt zu Böhmermann und Schulz gewechselt. Richtig, genau. Die haben gesehen, oh, da gibt's ja richtig gute Podcasts. Genau, wahrscheinlich. Vielleicht sollten wir das nächste Mal über YouTube machen. So, unser, genau, und die Irene und ich war verliebt in die und sie natürlich nicht in mich. Ich weiß auch nicht, ob sie wusste. Ich weiß nicht, ob Frauen damals schon so ein Gespür dafür hatten. Aber auf jeden Fall kam meine Lehrerin dann auf die Idee, mich neben die zu setzen. Was so auf dem Papier vielleicht ganz nett ist, kam dann aber leider. Ich wollte sagen, das wäre doch eigentlich voll der genau, freundschaftliche Move. Dann hat dann aber auch leider der Irene erzählt, dass ich in sie verliebt bin. Ah ja, okay, gut, dann ja. Da hast du natürlich dann, so wird ein... So hat noch keine große Love-Story angefangen, damit dass die Grundschullehrerin sagt, hör mal hier, der kleine Fettsack. Ja, ich meine, da schließt sich ja wieder der Kreis zu dem Punkt, dass sie dich nicht leiden kann. Also ne, das ergibt ja dann wieder Sinn. Ja. Sonst wäre es ja einfach so gewesen. Nee, das wäre ja sonst ein Friedensangebot quasi. So, ach du, ich setze dich mal neben die Irene, so jetzt zeig mal, was du kannst. Meine Frau Lehrerin und ich, wir haben uns auch auf dem falschen Fuß sind wir uns begegnet. Und das ging damit los, dass ich irgendwann mal morgens, habe ich weiß nicht wie, das war das erste Mal, dass ich den Mittelfinger... Du hattest so, mal wieder Durchfall und die... Nee, du, ich hatte so selten Durchfall. So selten Durchfall. Das war nur, das Lehrerpuls war nur eine ganz schlimme Sache. Das sah einfach zu verlockend aus. Sonst denken die Hörer hier... Also... Und das ging schlecht los, weil ich habe dann irgendwann gelernt, dass man Leuten den Mittelfinger zeigen kann und fand das total cool. Also so richtig klar. Stinkefinger raushauen, ne? Und war total verblüfft davon, dass es sowas gibt. Ja, und dann bin ich halt morgens und habe das halt ausprobiert, so beim Rumgehen und habe dann einfach beim über die Straße gehen, ohne zu gucken, einfach dem Auto meinen Mittelfinger gezeigt. Und es stellte sich dann später im Klassenverband beim Guten Morgen sagen heraus, dass das meine Lehrerin war und die und die sagte dann natürlich auch vor der Klasse, du mein Freund, ne? Sehr dafür geil. Haben wir hier nicht den Kurs mit dem, wie benimmt man sich im Straßenverkehr gehabt. Und ja, und so ging dann so eine große, die große Geschichte zwischen mir und der Frau Stock los. Und ja, ich muss die mal googeln. Du, 20 Jahre später seid ihr glücklich verheiratet seit 5 Jahren. Ja. Und das ist einfach, ihr erwartet euer drittes Kind und es ist eine schöne Runde. Ich glaube, die Frau ist momentan weit über die Wechseljahre hinaus. Und aber es gibt, man kann ja adoptieren, so ist es ja nicht. Ja, also, ne? Die Liebe findet einen Weg, das Leben findet einen Weg. Absolut. So. Das waren schlimme Momente. Was haben wir denn noch? Achso, Moment mal, du hast jetzt aber trotzdem noch nicht so ganz erzählt, was denn dann passiert ist. Also du saß dann einfach neben der Irene. Ja genau, und die wusste es dann und dann war es total unangenehm und peinlich und irgendwann nach 2-3 Jahren war dann die Grundschule vorbei und ich war endlich entlassen aus dieser Tortur. Ach, du hast dann zwei Jahre neben der gesessen. Nein, oder? Ich habe dann nicht die ganze Zeit neben mir gesessen. Die Situation war natürlich ruhig. Ja, es war unerträglich und schlimm. Aber Grundschule war auch eine harte Zeit. Da war richtig eine harte Zeit. Dann hatte ich nochmal eine neue Chance in der 5. Klasse, die habe ich versemmelt. Dann bin ich irgendwann sitzen geblieben. Die Chance habe ich auch versemmelt. Aber dann ging es so langsam für mich. So in der 8., 9. Klasse wurde ich dann Big Player auf dem Schulhof. Ja. Das war ein Zeichen. Ich glaube, das war für mich dann auch irgendwann der... Irgendwann hat man verstanden, wie dieses ganze Sozialgefüge Schulhof funktioniert und dann... Ist wirklich so, ne? Ne? So, ja. Es gibt Leute, die haben das in der Wiege, die sind dann einfach sehr schön, sehr laut, sehr, was weiß ich, talentiert. Und die können das von vornherein... Oder sind einfach so skrupellos, ne? So ja, wie diese alte Knastgeschichte. Du musst gleich auf den dicksten Typen zugehen und dem auf die Fresse hauen, um der Chef zu sein. Ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen was damit zu tun hat. Ich glaube auch nicht, dass es, also die Kiddies machen sowas nicht mit Absicht, aber es gibt natürlich einfach, manche Kids werden so erzogen von ihren Eltern oder, ne, die sind einfach so drauf und dann passiert, dann ist das so der Lauf der Dinge und diese natürliche Ordnung verfestigt sich sozusagen, bis du dann so dich ein bisschen häutest und ein bisschen ein paar verschiedene Rollen irgendwie annimmst und ablegst und dich irgendwie deine Nische findest, so ich glaube. Okay, also hast du noch irgendwas Kleines? Ich habe eine. Mir ist vorhin das, was ich hatte ja mal so eine kleine Referenz angedeutet mit meinem narbenfreien Gesicht, was ich dank meiner Schlüsselreflexe irgendwie mir erhalten konnte. Aber es ist halt eben nicht ganz narbenfrei geblieben, weil ich einmal, das war im Urlaub in Österreich, auch so ein Sommerferiending, glaube ich. Und das war halt so ein bisschen Cluburlaub, ne? Mit Wandern und weiß ich auch nicht, halt Teenager-Betreuung und das ganze Gedöns. Und da gab es halt auch so ein bisschen so eine fancy Sportplatzanlage und Tennisanlage irgendwie bei diesem Club. Und die wir edgy, cool Teenager-Kids haben dann natürlich irgendwie damals nachts noch auf diesem Ding oder um das Geländer rum halt so Fangen gespielt und so Sachen, ne? Und das war eigentlich mehr so, ich glaube, es war noch nicht so ganz. Hat man da schon geknutscht damals? Ich glaube, es war noch nicht so ganz. Mit wann? Wie alt wart ihr da? Das weiß ich eben nicht. Ich glaube, es war tatsächlich noch irgendwie so halt wirklich so knapp an der Grenze, so 12, 13 oder sowas vielleicht. Da habe ich noch nicht geknutscht. Ich hatte meinen ersten Kuss mit 15. Ich glaube auch mit 14, 15 war ich. Da können wir auch nochmal drauf kommen. Auf jeden Fall, ich glaube, es war noch nichts. Also es war halt kurz davor und wir haben halt irgendwie noch, war ein bisschen unschuldig, haben Fang gespielt nachts und ich war dran, also mit Fang und Wir waren halt gerade auf diesen Tennisplätzen und das ist ja mal so eingezäunt mit so einem. Das ganze Ding ist ja quasi, besteht aus Maschendrahtzaun sozusagen, ne? Und dann sind die anderen Kiddies vor mir weggelaufen und irgendwie der Letzte in der Reihe hat halt diese Zauntür zugeknallt. Und ich hab das halt einfach zu spät geschnallt und hatte auch die Sicht einfach nicht im Dunkeln. Und bin halt wirklich voll Speed irgendwie in diese Maschendrahtzauntür reingerannt, mit dem. Also wirklich, so weil ich nichts gesehen habe, mit der Fresse zuerst, ne? Und dann richtig geil so ein schönes, halt so ein Karo-Muster über das ganze Gesicht. Und ich hatte halt Glück, ich weiß nicht, ob ich da gut abgerutscht bin oder wie auch immer, dass halt so diese eine Masche genau um meine Nase rum sagen lag. Also ich habe mir nicht die Nase gebrochen oder sowas dabei. Und das hat ja immer noch so einen leichten, federt ja ein bisschen quasi. Und hab dann aber halt diese ganzen Striemen irgendwie überall im Gesicht gehabt und es war alles irgendwie blutig. Und davon habe ich immer noch so eine kleine Narbe unterm Nasenloch auf der rechten Seite. Das ist so ein bisschen wie so ein, weiß nicht, wie so ein Popel, der da halt immer raushängt. Also hast du auch das Glück. Man hat es früher halt nicht gesehen, jetzt wo ich ein bisschen Bart habe, sieht man das jetzt quasi, dass und, da und halt denk auch daran, man kriegt auch im Alter immer mehr Nasenhaare, also irgendwann verschwindet das Ding komplett. Genau, das wird dann einfach wieder überdeckt. Und, aber das war natürlich auch so eine traurige Narbe, noch nicht mal so eine coole, so quer übers Auge. Ja, aber das ist eigentlich schon, also es war halt eigentlich relativ lustig, weil es hat vergleichsweise wenig wehgetan und ich bin halt irgendwie dann so mit verdecktem Gesicht irgendwie ins Hotel wieder reingelaufen und halt irgendwie dann aufs Zimmer, um das erstmal sauber zu machen und so. Und so entsetzte Eltern so kommen mir entgegen von irgendwelchen anderen Kindern, so, oh mein Gott, ist alles gut. Und es hat halt echt nicht so wehgetan. Und ich so, ja, ist schon okay. Weil dein Vater dich wieder im Tennisclub mit dem Tennisschläger verprügelt hat. Ja, so ungefähr. So Rückhand, ja. Hab ich gesagt. Die Röbels wieder. Ja. Unglaublich. Genau. Immer diese überambitionierten Eltern. Domestic Violence. Genau. Und was geht bei dir? Hast du die mal so richtig schön, abgesehen davon, dass du keinen Penis mehr hast? Ich hatte eine Penisverkleinerung, mein Freund. Mhm. Ich habe ein paar böse. Also meine Lieblingsverletzung sind ja immer noch meine Schneidezähne, die ich mir beim Skateboardfahren ausgenommen habe. Das hattest du ja schon mal erzählt. Genau. Und ansonsten, ich habe mir mal den Finger gebrochen, das war blöd, so richtig doof, beim Fußballspielen gefangen und dann wie mit der feinen englischen Art beim Tee trinken mit dem kleinen Finger aufgekommen. Das war doof, weil das nämlich am Anfang des Sommers war und dann durfte ich im ganzen Sommer nicht schwimmen gehen. Und ich habe irgendwann mal, wir hatten damals bei uns, auf unserem Schulweg war eine Sonderschule und da gab es einen Jungen, der hieß... Und ich weiß nicht, ob ich den so ganz nennen darf. Ich glaube, ich muss das gleich mal rauspiepen. Nicht, dass der jetzt wirklich so ein Drogenbaron ist und uns so richtig sagen, auf die Nuss geht. Piep das mal raus. Ja. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt gleich noch erzählst, dass du den immer früher dann zusammengeschlagen hast. Nee. Selbstbewusstsein aufzunehmen. Du, mein Freund. Der war wirklich, das war eine Nummer. Der war mit 8, 9 Jahren, war der schon, war schon ein heavy Typ. Ich erinnere mich daran, der hat mich mal auf dem Schulweg abgefangen. Der hatte immer so einen kleinen Lakaien dabei. Der eine hat mich festgehalten und der Ältere trat mir dann wirklich 5 Minuten lang mit seinen Cowboy-Stiefeln mit Stahlkappen gegen die Schienbeine. Also mitten so auf offener Straße. Also wirklich nice. so richtig sadistisch. Und der andere. Da haben so Leute vorbeigekommen, Kids gonna be kids, right? Ja, genau. Boys will be boys. You know? Ja, genau. Und dann so durchs Haar gefahren, keep in there, you little rascal. und das war doch ziemlich fies. Und der verfolgte mich irgendwann mal. Und dann liefen natürlich alle Jungs sternförmig, also in einem sternförmigen Muster weg. Und man rennt natürlich immer hinter der langsamsten Antilope her und hinter der dicksten. Und das war ich. Und oh nein. Ja, und dann rannte ich ins Gestrüpp, weil ich dachte, da könnte ich ihn abhängen. Auf freiem Felde, ne, war ich natürlich leichte Beute. Ja, das Problem war, dass ich dann in ein Rattenloch getreten bin. Und während mein Fuß auf der Stelle stehen blieb, bewegte sich mein Körper nach vorne weiter und dann knickte ich irgendwann zur Seite um und habe mir die Bänder überdehnt oder gerissen. Ich weiß es nicht mehr genau. Mm. Ja, der junge Herr, dessen Namen ich jetzt nicht nochmal nennen möchte, damit ich nicht nochmal auspiepen muss, ja, kam dann vorbei und schlug mir einmal ins Gesicht und rannte dann weg. dann war die Sache für ihn erledigt. Ja, und das war richtig fies, weil diese Bänderdehnung tat unheimlich weh und ich hatte schon mal ein angeknackstes Bein. Und das hat wirklich nicht so weh getan. Und das Schlimmste war, dann habe ich irgendwann einen Gehgips bekommen und auf meiner Ferse bildete sich dann, bildete sich in diesem Gehgips so über den Nachmittag hin eine Blase, was ich dann später herausstellte. Und jetzt habe ich ein bisschen die Pointe kaputt gemacht, fällt mir ein. Auf jeden Fall, der Schmerz wurde immer schlimmer und ich sagte dann meiner Mutter irgendwann so um 10, du, ich muss ins Krankenhaus, das tut so weh, ich halte es nicht mehr aus. Und die meinte, nee, Quatsch, komm, geh schlafen, ist alles gut. Und die Klappe ist auch fies, ne? Genau, hier. Und dann hat die mir wieder so einen Fingerhut Schnaps gegeben, ein bisschen Rohypnol drin. Und am nächsten Tag waren wir dann, dann ist er auch wirklich morgens mit mir früh, ne, ins Krankenhaus gefahren. Ich weiß noch, ich habe noch versucht, mit einer Flügelschere. Ja, das ist ja auch total schwierig für Eltern halt irgendwie zu differenzieren, wann das Kind halt bullshittet und wann es halt wirklich ernst genau. ist. Genau. So, ne? Und dann am nächsten Morgen, ich habe wirklich nachts versucht, das mit einer Geflügelschere aufzumachen, aber diese Gehgipse sind ja wirklich sehr robust. Und am nächsten Morgen waren wir dann im Krankenhaus und ich hatte wirklich über die komplette Ferse, also da, wo man auftritt, hatte ich eine weiße Blase und da drin war eine von den Mullbinden reingewachsen. Ach du Scheiße. Und das war vor allem auch ein ganz komischer Schmerz. Ich meine, wenn man sich mal in so eine richtig fiese Blase dauerhaft reindrückt, kann man sich das vielleicht, wer jetzt so wirklich die volle Packung wer jetzt gerade eine Blase hat, ja, drückt euch mal richtig schön rein. Drückt euch mal richtig rein und lasst das da mal bis zum Ende der Sendung, ne, den Finger da drin in der Wunde. Das war doch ein ziemlich traumatisches Ding, muss ich sagen. Und dann gab es noch einen schlimmen Moment, das ist nur ein ganz kleiner. Ich habe mal in meinem ersten Fußballspiel im Verein damals, da haben wir gegen mein Gymnasium gespielt, auf dem ich damals war. Und ich glaube, wir haben 8-4 oder so gewonnen. Und ich hatte schon 2 Tore geschossen, war super. Im ersten Spiel gleich 2 Tore schießen. Und dann irgendwann habe ich dann 2 Abwehrspieler ausgedribbelt, stand vorm Torwart, dribbelt den Torwart aus und steht dann allein vorm Tor und schießt drüber. Aufs leere Tor drüber. Dann waren noch die beiden Tore, die ich davor geschossen habe, vergessen. Und das hat mich wirklich meine gesamte kurze Fußballerkarriere verfolgt. Ja, also mein Fazit ist einfach, Kinders, bleibt einfach zu Hause und zockt den ganzen Spielt Tag PC-Spiele. Fußball, ja. Ihr könnt eigentlich nichts brechen. Es kann euch niemand irgendwie mit Stahlkappen ins Gesicht treten. Das genau. ist einfach the good life. Ihr verliebt euch auch nicht. Und ihr könnt Gefühle wie Liebe abtöten durch Computer. Ich hätte mich in diese Irene nie verliebt, hätte ich damals Computer gespielt. Man kann diese Gefühle wirklich, jegliche Emotion kann durch ein gesundes Hobby abgetötet werden. Das ist die Lektion aus dieser Geschichte. Nicht wahr? Also das ist jetzt ein bisschen... Max, bist du noch dran? Das ist jetzt ein bisschen... Ich habe mich gerade abgetötet, als ich das gehört habe. Ja, schnell ein bisschen Peggle auf dem Handy gespielt. Da hast du jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Hm. Also ich muss ja sagen, ich war früher war ja auch eine Spitze, war ja nur als ein Späßchen. Ja, ja. Ich spiele ja selber gerne Computer. Ja, das stimmt. Nee, ich habe tatsächlich damals, ich war auch mal einer von den, beziehungsweise ich habe überhaupt gar nicht richtig kapiert, warum das immer nicht geklappt hat mit den Mädels. Also abgesehen davon, dass ich halt ein bisschen nerdy war und so, ne, und ich einen so guten Potschnitt hatte. Weil ich war halt immer einer, ich habe nicht verstanden, warum man da jetzt so ein Spielchen spielen muss. Und hab halt immer direkt gesagt, so, ich finde dich total gut, so, ne? Und das hat halt einfach nicht funktioniert, weil ich einfach direkt gefriendzoned wurde, sozusagen, sagt man ja heutzutage so. Genau, schön. Damals gab es das noch nicht. Nee, damals aber waren halt das so immer nur so heimliche ne? Liebschaften, wo man immer, man hat den einen halt total toll gefunden, dem das aber halt nicht gesagt und genau, ich das war halt dann auch okay. Man vegetierte dann in so endloser Agonie ein paar Jahre vor sich hin, hat sich halt man ist jetzt auch nicht wirklich in Drama verfallen und hat es so einfach so hingenommen, hat sich in den Schlaf geweint ein paar Jahre lang. Nee, aber echt, ich habe damals immer gesagt, ich habe auch immer tolle Liebesbriefe und sowas geschrieben, ich habe mir echt Mühe gegeben, aber ich war dann halt quasi der Frauenversteher sozusagen. Hast du abgeschickt? Ja, ja, also ja, okay. Abgeschickt, eingeworfen, per Hand. Ach so. Also, ne, volles Programm. Vorgelesen. Genau, nachts um 3 Uhr morgens mit Ghetto Blaster. Nee, das ist bestimmt auch nur so in illiteraten. Also ich hab mir wirklich große Mühe gegeben und es war mir irgendwie nicht vergönnt, bis ich dann irgendwann, vielleicht ist das eine gute Überleitung zum Thema erster Kuss oder so. Also ich habe tatsächlich dann irgendwann mit 15 fing das dann an, also Alkohol hat auch eine gewisse Rolle gespielt. Da habe ich dann auch meinen ersten Kuss dann irgendwann gehabt und ab dann habe ich so ein bisschen kapiert, ne, dass du halt ein bisschen dieses Hin und Her ja, das macht Ding ja auch Spaß, musst. Und dann, ne? Also solange ist es ja auch wirklich wehtun. So. Also genau, wenn wobei halt selbst ein bisschen wehtun ist, also so nicht im Sinne von körperlich wehtun, sondern so ein bisschen Herzschmerz gehört ja auch immer dazu. Da muss man auch durch. Ich glaube, wenn man das nicht gemacht hat, dann ist es auch schwierig mit so einer richtigen Beziehung. Wenn man nicht wirklich zu schätzen weiß, was man an seinem Partner hat und dass man ihn vor allem hat. Ja, das sind ja dann eh nochmal so Sachen, also danach erstmal zu lernen, dass eine Beziehung auch Höhen und Tiefen haben kann und dass irgendwie, wenn jetzt die rosa Brille weg ist, dass dann nicht irgendwie heißt, dass man den anderen irgendwie, weiß ich nicht, dass man nicht mehr zusammen sein möchte oder dass es irgendwie jetzt, dass man sich den Nächsten suchen muss oder so, oder, ne? Naja, also solche Sachen, auch, das sind ja alles auch, so Erfahrungsgeschichten. Und dass man sich halt auch wirklich manchmal echt anstrengen muss, ne? Halt ja, ja, damals genau, noch, als man 14, 15 bisschen, ja. war, so der Kampf ist ja so das, ne, das Schlachtfeld, das Spielbrett ist ja das gleiche, sind nur andere Figuren aufgestellt. Ja. Und Love is a Battlefield, jetzt von Kate Bush, oder? Ist der Song von Kate Bush? Ich weiß es nicht. Schade, dass wir nicht im Radio arbeiten. Zwinker, Zwinker. Und gerade läuft bei mir der Song Don't You Know You've Broken My Heart. Ach von nein. Sound Experience. Bei mir ist es sehr Going gut. Through the Motions. Ach nein. Ach gut, auch beides gut. 40 Acres and a Mule kommt auch gleich. Ja, auf jeden Fall, ganz kurz, hau mal raus, was war denn dein erster Kuss? Wie sah das aus? Ich hatte, also mein erstes Küsschen war, also wirklich nur ein Küsschen, also nicht mit Mund, sondern nur auf die Wange. Das war eigentlich eine coole Story. Nicht mit Mund. Nee, nicht mit Mund, also ich habe nur einen auf die gehen? Wange bekommen, also nicht mit meinem Mund. Ja, aber Mund. Halt, mein Mund war nicht dabei in der Richtung. Wollte ich gerade sagen. Also, nee, deswegen nur, also ein Bützchen nennt man das hier in Köln. Bützchen, ja. Genau, aber halt nicht von der Mama oder von irgendwem, der jetzt muss. Sondern wirklich von jemandem, der freiwillig und aus Zuneigung. Von deinem Nachbar, der mit deinem Power Ranger spielen wollte. Ja, genau, von meinem creepy Nachbar, der das. Und zwar hieß die, glaube ich. Ich muss aufhören, echte Namen zu nennen. Das ist Gin Tonic für mich. Hat sich festgenistet und seitdem kann ich nur noch Realnamen nennen. Plauderlaune. Ja. Du, damals, okay. Ich weiß das noch ganz genau, als dem Manfred Schmidt damals mal so ein schönes, totes Schwein in den Vorgarten gelegt hat. Du, das war eine schöne Nummer. Ja, auf jeden Fall. Der haben wir so Frauke Petri. Also, super, super süßes Mädel. Und ich war in einer Jugendherberge mit meiner Mutter. Und das Tolle war, ich habe dann nach ein, zwei Tagen gemerkt, hey, da war ich auch 8, 9, 10 und da war ich auch noch schwerst uncool. Wobei ich denke, dass ich heute auch noch schwerst uncool bin, so auf meine eigene coole Art und Weise. Aber zurück zu früher. ich konnte ja sein, wer ich will. Ich war ja in der Jugendherberge und meine Mama war damals auch schon, die war schon sehr korrekt, im wahrsten Sinne des Wortes, wie man das früher gesagt hat, die ist korrekt. Die hat dann auch nicht gesagt, hier Sebastian, du bist uncool, hör auf mit den Mädchen zu reden. Weg von den Popular Kids. Denk daran, du bist der kleine Dicke. Und die hat mich da mein Ding machen lassen. Und ich bin dann und das war ein toughes Mädchen, die Nicole. Goddammit. Die Frauke. Die Frauke. Das war ein toughes Mädchen. Die hatte damals schon Weltherrschaftspläne. Sieh mal an, was jetzt aus der geworden ist. Das war ein toughes Mädchen. Und die hatte weiß-blaue Augen. Weil es mittlerweile sage ich sogar, wie sie aussieht. Oh mein Gott, ich muss aufhören. Die Sendung wird abgebrochen. Ich fand die super toll. Und das Schöne war, wir wussten halt... Also du hast einen Husky gedatet damals eigentlich. Ja, genau. Es war ein... Oh shit, das war ein Hund. Und... It was a doggo. Und das Schöne war, dass wir beide uns damals so war ja nicht in Facebook-Zeiten. Wir waren so im Clan darüber und da gab es ja auch nur Telefone. Und das war nicht wie beim Handy, wo man total super. Konnte. Das war so schön unverbindlich. Ja. Du musstest danach nichts wieder irgendwie genau. machen. Genau, und wir wussten, wir sehen uns wahrscheinlich nie wieder. Und vielleicht war die auch gar nicht so tough. Vielleicht war die auch total schüchtern damals. Vielleicht hat die dann gedacht, ja, jetzt kann ich auch. Wenn du meinst, du kannst dir den coolen machen. So, und ja, und dann waren wir da echt 3-4 Tage. Und dann habe ich am Ende ein Küsschen auf die Wange bekommen. Und das war sehr eigentlich, cool. das war wirklich eine ganz sweete Geschichte und es war auch ganz unschuldig, ohne alles. Ja. Und mein erster Kuss. Ohne Kondom. So ganz unschuldig, ohne Verhütung. Ja, ist die Frage, weißt du? Motivational Steinbock mal irgendwie hier ans Mikrofon klemmen, der sieht so geil aus. Ich schick dir mal nachher ein Foto. Also ich hab hier noch eine Kinder, an der Stelle mal schamlose Werbung, kauft euch Krombacher Radler und zwar so viele davon, bis ihr dieses Bild von dem Steinbock habt. Kannst du mal bitte gucken, weil der guckt was einfach gerade über die Klippe und der grinst da so richtig smug in die Kamera rein, so. I'm a fucking Steinbock and you know it. Nee, ich habe nichts gewonnen. Ich glaube, das ist der Witz. Es geht nämlich darum, dass die einfach so zum dass die fühlen. Einfach nur, dass sie einfach cool sind und dass sie Steinböcke auf ihre auf ihre Etiketten machen. Ich glaube, das ist der einzige Witz. Mach ein Foto und stell's auf Twitter. Mach ich. Steinbock. Fragen. Steinbock. Hashtag Steinbockpics. Genau. So. Mein erster richtiger Kuss war dann mit einer anderen jungen Dame und ich muss mich jetzt mal informieren, wie das mit diesem Podcast und der Realnamen, Echtnamennennung ist. Aber das war eigentlich, da muss ich gar nicht viel erzählen, das war weitaus weniger spektakulär als das erste Küsschen auf die Wange. Hat sich kennengelernt über Freunde und dann besser kennengelernt und irgendwann haben wir mal reingelegen und geknutscht. Das ist ganz unspektakulär gewesen. Das habe ich heute nicht zugehört. Ich war sehr beschäftigt, mein Steinbock-Foto zu machen. Achso, ich habe gesagt, die Geschichte war total unspektakulär. Einfach kennengelernt und irgendwann geknutscht nach ein paar Wochen. Und dann waren wir auch wirklich kurzzeitig zusammen. Aber dann war es irgendwann, haben wir uns wirklich im Einvernehmen getrennt. Das war ganz, ganz erwachsen. So ja, erwachsen habe ich mich danach nie wieder getrennt. Oh, jetzt kommt ein schöner Song. Vielleicht höre ich jetzt den du eben gehört hast. No, you don't know what you're doing. Oh, Nicole. Frauke. Ja, doch, das war ein schöner Spaß, Moment. Spaß, das nachher durchzusuchen, die ganzen Nicoles. Ich glaube, ich lasse es drin. Ich glaube, ich piep nicht raus. Aber den einen hier, den Schläger, den muss ich rauspiepen, du. Den muss ich unbedingt rauspiepen. Ich glaube, der hat heute. Oh doch, ich habe den nochmal wieder gesehen, ein paar Jahre später. Ah, echt? Ja. Wie hieß der nochmal? Sag ich nicht. Und zwar ist der bei einem kleineren Volksfest in Bonn mit seinem Kumpel, auch mit dem Kleinen, der mich festgehalten hat, mit einem Fahrrad quer durch die Menge gefahren und alle haben seine Arschritze gesehen. Das ist das Letzte, was ich von ihm gesehen habe. Ja. Ah. Ja. Gott hab ihn selig. Schlimmeres. Ja. Kleine Kinder hauen. Ja. So. Haben wir noch was? Wollen wir noch irgendwas machen? Ist gerade so schön gemütlich. Ich weiß, es ist gerade super gemütlich. Ich bin schon wieder in den Endzügen meines Biers hier gerade. Ich merke auch schon, ich fange gefährlich an, langsam zu slurren. So. Also, was wiederum eine super Überleitung ist zu meinem ersten Kuss. Wollen wir vielleicht ein kleines Päuschen machen, weil ich würde super gerne eine rauchen. Das fehlt mir jetzt gerade. Okay, vielleicht, kleines Päuschen. Kleines Päuschen und danach die exklusive Background-Story zu meinem ersten Kuss. Und gleich kommt das erste Rumschlabbern von Max Röbel. Hier, nicht rauspiepen. Klarnamen. Also, wir wünschen euch eine schöne kleine Pause. Ihr hört euch bitte in der Pause jetzt an. Ihr macht jetzt wirklich Pause und ihr hört euch an. Dann kommt der Gitarrenlehrer wieder durch. Genau, nein, wir bleiben ganz ruhig. Ihr hört euch an You Don't Know What You're Doing von Sound Experience. Bis gleich auf Creamspeak. Creamspeak. Creamspeak. Willkommen zurück zu Creamspeak. Midnight Special. Wir haben uns gerade quer durch unsere Vergangenheit mit Hauptaugenmerk auf die Kindheit gewühlt. Und wir sind langsam in unserem letzten Block angekommen. Für die Leute, die es bis hierhin durchgehalten haben, wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein kleines Like oder ein Follow auf Twitter hinterlasst und uns einfach mal schreibt, wie gut euch das Ganze gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt doch bitte nichts und followt uns trotzdem. Kritik bitte ausschließlich an Frauke Petri und oder Margarete Stukowski auf Twitter. Genau. Wir, das sind unsere wir Korrespondentinnen. Möchten, es geht nicht darum, dass wir mit Kritik nicht umgehen können. Wir wollen mit Kritik. Das ist ein sehr guter Satz, den muss ich mir merken. Was machen wir denn als letztes? Worüber reden wir denn? Ich habe ja gerade. Ich habe ja gerade. Ganz gemütlich. Ich habe meinen Strampler an, mein Onesie. Ich habe gar nichts an. Ich bin einfach schon. Ich bin nur gehüllt in ein Wolfsfell. Nee, ich habe ja gerade angekündigt, dass ich nochmal die Story zu meinem ersten Kuss erzählen muss. Und genau das habe ich auch vorher. Ich wollte trotzdem nochmal. Das war ein richtiger Schlabberer. Das war ein richtig, richtig guter Schlabberer. Eines muss ich übrigens sagen. Ich konnte als Jugendlicher, ich wollte gerade sagen, als Kind, als Jugendlicher, ich konnte ja so schlecht küssen. Ich habe einfach gedacht, ich mache irgendwas und solange die Frau nicht sagt, oh, ist irgendwie in Ordnung. Aber jetzt, wo ich etwas älter bin, merke ich, mein Gott, war das schlimm. Also ich glaube tatsächlich, also bis auf meinen ersten Kuss, der war du warst leicht desaströs, hatte ich den Eindruck, dass ich eigentlich das immer ganz gut konnte. Aber ja, keine Ahnung. Ich hab mit so einer Stülp- und Zungenbewegungstechnik gearbeitet. Ich habe versucht, den Mund aufzumachen, auf das Gesicht meines Partners zu legen. Und ich war jemand, ich war meistens in der Nacht aktiv als Küsser. Ja, war man ja in der Regel, glaube ich. Ne, genau, das ist einfach so, die Dunkelheit schenkt ja Sicherheit. Und genau das. Damit meine ich jetzt nicht, dass ich in Parks umhergeschreift bin und unschuldigen Frauen meinen Mund aufs Gesicht gestülpt habe. Wie eine Vogelmutter, die versucht, ihr Kind zu füttern. Genau, du hast noch ein bisschen was halb Verdautes hochgewürgt und dann einfach so zu. Ich dachte, das muss so. Als meine Mutter mir gesagt hat, zur Aufklärung hat sie mir einfach ein Biologiebuch hingelegt und das habe ich mir dann angeguckt und nach dem ersten Kapitel über Vögel habe ich aufgehört und habe gedacht, das muss reichen. It's a token of affection, okay. Ich hab auch dann immer die Frau gefragt, ob ihre Kloake nun bereit ist für mich. Also, Spaß beiseite, ich war ein ganz schlimmer Kisser früher und ich hoffe, ich bin jetzt besser. Aber früher kann ich selber wirklich sagen, das war ein Überstülpen und dann Zunge möglichst arrhythmisch und unvorhersehbar bewegen. Das ist so ein bisschen so wie so ein Capture-Code. Die Frau darf nicht feststellen, dass du eigentlich ein Roboter bist, der sozusagen so ein Programm abspult. Das war einfach so ein random Tongue-Generator. Ich habe auch versucht, so Geräusche dabei zu machen, weil ich dachte, dass nicht nur der Reiz im Mund, sondern auch so eine Audiostimulanz muss dabei. Denn ich habe tatsächlich, also was ja wirklich gerade früher, wenn du das die ersten paar Male machst, sowas, hast du ja unglaublich viel. Also das ist ja eigentlich, du kannst dich gar nicht an der Sache selbst erfreuen, weil einfach so viele Gedankenprozesse ablaufen. Stimmt, man muss so und du einfach machen. Denkst so, verkack es nicht, so mach das irgendwie nice, ne? Ja. Und dann, ich weiß nicht, also ich habe immer, ich erinnere mich noch nicht, das ist deine letzte Chance. Du hast es jetzt einmal geschafft, es war so schwer, diese Frau für dich gewinnen zu können. Nochmal schaffst du das nicht. So lange ist sie nicht mehr betrunken. Nein. Nein heißt nein. Nein heißt nein. Nee, ich hab immer versucht, quasi noch außerhalb von diesem Kissing-Prozess noch irgendwas zu machen, ne? Also halt so ein bisschen, keine Ahnung, durch die Haare fahren oder halt so ein Gedöns, ne? Multitasking-Fähigkeit. Du bist so ein richtiger Mopskrapscher beim Küssen, oder? Das merke ich schon, wenn du mir Hallo sagst. Da geht deine Hand immer schon so freiwillig hoch an meinen Männerbusen, an meinen Knabenbusen. Nee. Also nur das, wie sagt man, alles kann, nichts muss oder so? Ähnlich. Ach, keine Ahnung. Ganz schlimmer Spruch. Aber machen wir weiter. Weiter im Text. Nein, es ist einfach eine Frage des. Es ist eine Frage des irgendwie, keine Ahnung, des Timings und der Situation. Egal. Ich wollte eigentlich eben noch sagen, ich habe jetzt doch tatsächlich, obwohl ich vorhin gesagt habe, ich trinke keinen Whisky mehr, habe ich jetzt irgendwie. Weil ich hatte jetzt einfach, also ich hatte die Wahl zwischen, weil ich jetzt das Bier tatsächlich durch habe, Wahl zwischen Kölsch oder Whisky und da ist die Wahl leider ganz klar Schnaps. Weil ich Kölsch bin auch, obwohl ich in Köln wohne, ich bin echt gar kein Kölsch-Trinker, nee, ne? Und dann wird man immer angeguckt. Wenn dann Mühlen, aber ansonsten. Ja, man wird immer angeguckt, als würde man nackt durch die Gegend laufen und ein Tütü tragen. Ganz, ganz komisch. Wenn man in Köln sagt, man trinkt kein Kölsch und man bestellt einen Pilz, wie in Düsseldorf auch. Also so toll ist das Bier jetzt auch nicht, dass man sagen muss, beleidigt. So, aber gut, jetzt weiter. Nach wie vor, wir haben jetzt lange genug drumherum geredet. Ich muss jetzt nochmal die Story jetzt erzählen. Endlich, wir bauen die Spannung auf. Wie war der erste Kuss? Also, genau, ich war 15 und es war irgendwie. Das Schuljahr war vorbei, es waren Sommerferien oder Anfang der Sommerferien und irgendwie fing es dann damals so an, man konnte noch nicht richtig in Clubs feiern gehen, weil man war noch nicht 16 und man konnte noch nicht diese Fürsorgeübertragung und so ein Gedöns machen. und das ging irgendwie alles nicht, aber das Wetter war gut und man konnte sich draußen hinsetzen und irgendwie versuchen, bei der, oder keine Ahnung, bei der Tanke halt ohne Ausweis. Du musst mal ein bisschen zärtlicher reden, weil momentan hört sich das an, als würdest du das Hörbuch von Max R. Bekenntnisse eines Sexualstraftäters vorlesen. Also ich gehe mal wieder, ich habe schon keine Self-Awareness mehr. Ich gehe mal wieder versuchen, ein bisschen auf meine Creamy Voice. Genau, versuch mal ein bisschen. Also, das war romantisch, das war schön, das war unschuldig. Das war, genau, wir müssen jetzt auch langsam mal unsere Hörer in den Schlaf lullen, weil Wir haben nämlich gehört, ganz viele Leute hören sich unseren Podcast zum Schlafen an und wir können vielleicht mal gucken, ob wir so unterschwellige Botschaften in die Träume einfließen lassen. Ja, finde ich gut. Nächstes Mal. Genau. Wir überlegen uns was, unterschwellige Botschaften, die wir dann rückwärts abspielen. Pinkel ins Bett. So, wo war ich jetzt wieder stehen geblieben? Du hast mich da völlig aus dem Konzept gebracht. Also, Sommerferien. Wir konnten nicht feiern gehen, deswegen hat man sich draußen in den Park gesetzt mit irgendwie Tankstellenbier, wo keiner nach dem Ausweis gefragt hat und da halt irgendwie Klassiker. Eben in Hamburg halt Alster oder Elbe, das war der Klassiker so, ne? Und dann hat da irgendwelche Rich Kids aus Blankenese oder sonst wo, also basically überall in Hamburg, haben irgendwie eine Veranstaltung gemacht an der Elbe und da so ein bisschen, ne, bisschen grillen, chillen, so ein bisschen Bier, buntes Bier trinken, so ein bisschen, der eine hat vielleicht, der hat einen kleinen Feigling dabei, so hohoho, ne, also richtig, richtig guter Teenager-Stuff halt so. Und wir sind da irgendwie alle hingetapert und ein bisschen halt, keine Ahnung, mit der allgemeinen Freundesklicke, weiß ich auch nicht, und da lernst du halt mal ja natürlich ganz neue Leute kennen und das ist immer alles unheimlich spannend und so. Und man versucht sich irgendwie zu profilieren. Und das war aber tatsächlich irgendwie, wir hatten irgendwie einen so einen Abend erwischt, wo die, ich weiß gar nicht mal, ob das überhaupt Polizei war oder Ordnungsamt nur. Also auf jeden Fall haben die da so ein bisschen so eine kleine Razzia sozusagen am Strand, am Elbstrand irgendwie veranstaltet und haben geguckt. Also, jetzt gerade Sommerferien, so, es ist genau jetzt die Zeit, wo die dummen Teenager rumhängen, so, ne, die lassen wir schön hochgehen. So, wir natürlich total gepanickt, so sind einfach alle in alle Richtungen zerflogen, haben sich in irgendwelchen Büschen versteckt und so, wo halt dann auf Schrittgeschwindigkeit die Polizeifrau in den Wagen gezogen und dich geküsst. Genau. Das war eigentlich so ein Schäferhund von der Polizei. Also, nein. Das zählt auch. Nee, und dann haben wir uns halt, also das Ganze hat sich irgendwie aufgelöst und dann war ich mit meinem Freundes-Splittergruppenkreis irgendwie dann an der S-Bahn-Station da, Blankenese, irgendwo die Ecke. Und wir trafen noch auf eine andere zersplitterte kleine Gruppe von Leuten, die auch bei dieser Party waren und haben dann irgendwie mit denen halt geschnackt und haben noch irgendwie auf eine Person gewartet oder so. Und auf jeden Fall haben wir dann gesagt, okay, fuck it, wir machen irgendwie das Beste aus der Situation, wir hängen jetzt einfach noch zusammen rum, fahren mal wieder Richtung Innenstadt und so, weil wir haben alle nicht da draußen gewohnt, sondern halt irgendwo, ne, wo halt normale Menschen wohnen, irgendwo in der Stadt selbst. Und sind dann zurückgefahren und ich habe irgendwie, keine Ahnung, die ganze Zeit schon so ein bisschen angeflirtet da mit diesem einen Mädel. Klarnamen jetzt raushauen. Nee, die hieß Friederike, hieß die. Oh, ein schöner Name. Finde ich eigentlich auch, ist eigentlich ein süßer Name. Friederike oder Spitzname Freddy. Was irgendwie, fand ich irgendwie cute. Naja, und die war halt wirklich, keine Ahnung, war halt echt so ein süßes Mädel, so, ne? Und im Hintergrund dieses geile Saxophon von Sound Experience, das untermalt es gerade. Ich habe leider gerade wieder, ich muss wieder muten, weil Spotify mir die schöne romantische Max-Geschichte kaputt macht und mir wieder asozial sagt. Also, wir saßen in der Bahn. Und wieder so Techno-Vorschläge macht, unglaublich. Okay. Max und Friederike in der Bahn und dann halt eins zum anderen kam, so du versuchst halt möglichst witzig zu sein und weltmännisch rüberzukommen als 15-Jähriger, ne? Und in irgendeinem Umstand zu verdanken. Wahrscheinlich stand die einfach auf mich und hat sie einfach genommen, worauf sie Bock hatte. Hat die sich halt bei mir auf den Schoß gesetzt. Ne? Bei mir war direkt schon so... Oh, ne? Gott, das ist immer ganz schlimm. Wirklich das ganz schlimm. In Gesellschaft, in meinem Leben. Wir waren ja nicht alleine irgendwie. Und ich dachte halt wirklich, ne, ich so, Alter, fuck, ne, und hab versucht so, keine Ahnung, was einem dann so, was man versucht so zu denken als 15-Jährige, gefrorene Erbsen oder halt irgendwelche komplizierten Matheaufgaben oder so ein Scheiß. Frau Petri, um das Unvermeidbare irgendwie zu hinauszuzögern oder zu vermeiden. Ja. Und immer an Frauke Petris Nippelring denken. Oder an Frau Petris Twitter-Feed ist auch ein sehr, sehr guter Abturner. Naja, auf jeden Fall, ich habe es einigermaßen gut hingekriegt und wir waren dann irgendwie auch schon zunehmend betrunken, weil wir auch die ganze Zeit, glaube ich, wie gesagt, besagten, oh nee, was haben wir, Behrensen haben wir früher damals immer getrunken. So, schöner, guter Behrensen. Ja, und dann waren wir irgendwann wieder in der Hamburger Innenstadt so ein bisschen und sind dann den Jungfernstieg da lang geschlendert, war auch schon dunkel und wir waren auch eben schon halt einigermaßen besoffen. Du hast am ersten Abend geknutscht, Max? Wow! Wie am ersten Abend? Ja, du, gleich am ersten Abend. Ja, das war quasi ein One-Night-Stand, das war leider keine, das ging ja noch unschön aus. Wir haben dann, also war immer noch die Gruppe, ne, und dann sind wir halt, was du auch als Teenager machst, war mittlerweile irgendwie 2 Uhr morgens, sind wir dann halt irgendwann am McDonald's im Dammtor-Bahnhof gelandet. Ja, klar. Classic Move. Ne, und dann, das war so damit random. Damit zeigt man doch erst, wie Weltmensch man ist, absolut, wenn man in so einem absolut Globetrotter-Etablissement wie McDonald's absteigt. Dann sagst du so, bitte so oh, ich nehme bitte den Entrecote-Burger, so extra, genau. Extra rare. Nee, und dann haben wir da irgendwie halt, keine Ahnung, ein bisschen halt gegessen und irgendwie noch eine Cola getrunken oder so. Und ich frag mich wirklich nicht, wie das zustande gekommen ist. Und ich saß halt neben dieser Friederike so. Und wir haben dann halt unter dem Tisch so, auf einmal so Händchen gehalten und so, Und dann haben wir jetzt wirklich, während der Rest noch am Tisch saß, haben wir dann angefangen, irgendwie uns zu knutschen da an diesem Tisch. Ach, ne? Nein. Und das war wirklich auf McDonalds Kamera, die also wirklich, es war noch zu sehen. Ich verkaufe das wird irgendwann mal das berühmte Sextape. Nee, und das war total, total random. Und es war mein erster Kuss und ich wusste absolut nicht, was ich mache. Ich bin einfach nur ein bisschen quasi ihrem Lied gefolgt und es war wirklich halt absolut. Also ich hatte wirklich, glaube ich, Speichel von einem Ohrläppchen zum anderen. Es war wirklich ein Rumgeschlabbere vor dem Herrn. Aber es war solange man nicht mit den Zähnen aneinander kommt, ist alles das okay. Das stimmt. Weil da bei Zähnen habe sogar ich dann damals gemerkt, oh, jetzt irgendwas stimmt nicht. Das fühlt sich nicht natürlich. It was not intended. Nee, und das war trotzdem in dem Moment war es ja scheißegal, weil erstens war ich immer noch ein bisschen halt, wir haben beide ein bisschen Knülle so, ne? Und dann war das einfach für mich das Größte, so. Das war der absolute Oberhammer. Haben wir halt dann den ganzen Abend mehr oder weniger den Rest halt noch rumgeknutscht und dann immer nach Hause. Ja, und dann musste ich halt zu meinem Leidwesen irgendwie auch nachher im Nachhinein dann feststellen, dass die wohl halt generell relativ freizügig irgendwie unterwegs war und auch schon mit dem einen oder anderen Kumpel von mir irgendwie rumgeknutscht hat, was natürlich dann ein bisschen leichter Dämpfer war und ich habe es dann irgendwie halt, ne, dann hat man sich noch auf den einen oder anderen Homepartys gesehen und ich habe dann irgendwann leider wirklich feststellen müssen, so, das war ein einmaliges Ding und ich, ne, das war, hab meine Liebesbriefe und meine Heiratspläne dann schon wieder so ein bisschen Nein, zu dem Moment war es. Du hast dir beim Knutschen schon überlegt, wie es weitergehen soll mit euch. Genau. Ich habe schon einen Namen für unsere Kinder ausgedacht. Nein, also ich meine, in dem Moment, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, hatte ich es schon ein bisschen verstanden, so dass das ging dann schon ein bisschen besser, aber trotzdem war das nach wie vor irgendwie traurig. Ich bin so ein hoffnungsloser Romantiker einfach. Beziehungsweise hoffnungslos nicht. Ich bin ja jetzt glücklich vergeben. Jetzt bist du ein hoffnungsvoller Romantiker. Ich bin hoffnungsvoller Romantiker und ich bin auch im Besitz von einem Krombacher Radler Steinbock-Bild, Abziehbild. Gute alte Rapler. Der Rapler. Und ja, deswegen ist es alles Ende gut, alles gut. Das, finde ich, ist eine wunderschöne Schlussnote für einen ganz hervorragenden Abend. Wir haben jetzt bestimmt 2 Stunden lang auf Band bekommen und das war unser Creamspeak Midnight Special. Wir freuen uns unheimlich darüber, dass ihr wieder zugehört habt oder zum ersten Mal zuhört. Wir freuen uns sehr darüber, dass ihr 10 Minuten zugehört habt und dann in sweet, sweet dreams abgedriftet seid. Genau, vielleicht wacht ihr ja gerade wieder auf, vielleicht seid ihr Kurzschläfer, vielleicht seid ihr LKW-Fahrer, die nur 2 Stunden schnell schlafen können und wacht jetzt auf, in diesem Fall guten Morgen. Und allen anderen wünschen wir eine wunderschöne Nacht, denn ich hoffe, ihr habt das Midnight Special mitten zur Nacht gehört, um 12 gehört. Wir trinken jetzt noch unser Rapler und unseren Gin Tonic aus und entschlummern dann auch in wunderschöne Träume. Ja. Der Max wird wahrscheinlich wieder von 15-jährigen Mädchen träumen, die er damals ohne Spaß, eine kleine Zeitreise jetzt irgendwie in die Vergangenheit, das hat echt den Spaß gemacht irgendwie. Man fühlt sich fast, als würde man ein bisschen die eigene Autobiografie schreiben und erinnert sich wirklich nochmal an diese ganzen schönen und tragischen Momente. Oh, wir machen bestimmt irgendwann mal ein zweites Midnight-Special, wenn du mal mit wieder Sicherheit, weg bist. Mit Sicherheit. Dann forschen wir mal ein bisschen weiter und gehen weiter in die Tiefen, der Vergangenheit. Was sich dann noch uncovern lässt. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Sweet Dreams, Sweet Creams. Ja, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Euer Maschu und euer Max von Creamspeak.